Die Freimaurer. Zu Beginn spricht der Großmeister der österreichischen Freimaurerei, Dr. Michael Kraus. Der Schriftsteller und Politiker Jörg Mauthe, der sich im Angesicht des Todes offen zur Freimaurerei bekannte, ermahnte uns eindringlich, dass die Loge eine Organisationsform darstellt, die von vornherein nicht auf Zwecke der Öffentlichkeitsarbeit hin konstruiert, denn auch das denkbar ungeeignetste Instrument für eine solche ist. Wer die österreichische Freimaurerei von innen kennt, weiß, dass diese ernste Erinnerung mehr den Freimaurerorganisationen in anderen Ländern gelten mag, denn die österreichischen Logen üben ihren Auftritt nach außen seit Jahrhunderten in besonders zurückhaltender Weise. Selbst unsere Präsenz im World Wide Web fällt mehr als bescheiden aus. Dafür gibt es eine Reihe von guten Gründen. Die Loge wirkt auf den Einzelnen. Und was er dann in der Welt bewirkt, ist seine persönliche Leistung und nicht die der Organisation. Mauthe sagt, deren unersetzliche Leistung besteht einzig darin, aus Suchenden Freimaurer zu machen. Die Freimaurerei ist aber auch kein Geheimbund. Und das war's. Und wie sie es beim Einzelnen zustande bringt, ist außerordentlich privat, aber nicht geheim. Dennoch hat sie viele willkürlich gewählte Geheimnisse, die aber vor allem den Zweck haben, die innere Zusammengehörigkeit zu fördern. Mit dem ich ein Geheimnis habe, der ist mir besonders nahe und vertraut. Und dieses nicht definierbare geheimnisvolle Etwas ist einer von vielen Gründen, warum die Freimaurerei für viele Kandidaten ausreichend interessant erscheint. Wachstum und Größe sind aber kein wichtiger Maßstab für den Erfolg einer Organisation wie der unseren. Erst kürzlich haben maßgebliche Medienstimmen in den Niederlanden anlässlich des 250-jährigen Bestehens der Freimaurerei in diesem Land mit Erstaunen und nicht ganz ohne Bewunderung festgestellt, dass ihnen keine Organisation bekannt ist, die so klein, aber so wirkungsvoll und von so zählebigem Bestand ist. Es hat wohl etwas mit dem Feuer zu tun. Ein einziges Streichholz kann einen Flächenbrand entfachen. Aber das, was wirklich Bestand hat und das Potenzial des jederzeitigen Feuers in sich birgt, ist die Glut, die ewig währt. Und es ist eben dieses Bild, das den Anspruch erfüllt, dem wir stets versuchen, gerecht zu werden. Sorge haben wir, weil wir spüren, dass die vielen neuen Herausforderungen in der Gesellschaft, die neue Armut, die vielen schwelenden Bürgerkriege, die Angst vor der Globalisierung, die Zaghaftigkeit, ein Europa der Herzen zu bilden, die Unfähigkeit, Konflikte friedlich zu lösen, die Klimakatastrophe, also alles Herausforderungen, von denen die von uns durch Wahl dazu berufen wurden, nicht bewältigt werden. Weil sie nicht können, weil sie nicht wissen, weil sie nicht wollen oder weil sie vielleicht gar nicht sollen. Von jedem etwas. Und wir können uns entweder damit abfinden, geistig emigrieren, fundamentalistisch und aggressiv reagieren oder eben versuchen, positive Alternativen zu entwickeln. Unser, der freimaurerische Weg bedeutet, uns auf die wenigen allgemeingültigen Werte der Menschheit zurückzubesinnen, wie Toleranz, Humanität, menschliche Weisheit und eben das, was wir mit Bruderliebe, will heißen Menschenliebe, umschreiben. Immer wenn es solch große Probleme in der Gesellschaft gab, ist die Freimaurerei an die gesellschaftspolitische Oberfläche gekommen, manchmal auch an die Öffentlichkeit. Im 18. Jahrhundert war es die Aufklärung, die die Menschheit vom Joch der geistlichen und weltlichen Bevormundung befreite. Dann die Französische Revolution, die Staatenbildung in Nord- und Südamerika, schließlich die Neuordnung Europas nach dem Ersten Weltkrieg. Es gibt zahlreiche Beispiele dafür, wie Freimaurer oder freimaurerische Gedanken die Menschheit ein Stück weitergebracht haben. Dieses Wissen und unser Gefühl der Verantwortung geben uns den Mut, angesichts des sich verschlechternden Zustands der Welt einen Weg aufzuzeigen, wie der Einzelne, nicht die Organisation, katalytisch wirken kann. Denn was die Freimaurerei in der gesamten Zeit ihrer Existenz versucht, ist nicht weniger als der Menschenwürde und der Menschenliebe in der Welt den Platz zu schaffen, der ihnen nach unserer humanistischen Überzeugung zusteht. Das zu wollen heißt, sich gegen Bevormundung, Engstirnigkeit, Diktatur, Egoismus, Intoleranz und viele andere Unmenschlichkeiten zu wehren. Manchmal bedeutet es Aufklärung. Immer aber ist es die Arbeit des Sisyphos, die wir deswegen positiv erleben, weil wir erkannt haben, dass es sich lohnt, den Weg zum Ziel zu machen. Die immer neue Anstrengung, die immer neue Herausforderung macht den Menschen zum Freimaurer. Die hier folgenden Beiträge wurden von 18 meiner Mitbrüder geschrieben und es sind übereingekommen, dass wir in Wahrung der Tradition unseres Bundes diese Autoren nicht nennen, weil damit auch zum Ausdruck kommen soll, dass wir uns alle als Teil eines Ganzen verstehen. Ein ideales Modell. Kulturelle Evolution und ideale Gesellschaft. Die österreichische Freimaurerei ist eine konkrete Gemeinschaft von Männern, die sich um einer Sache willen, die ihnen wichtig ist, zusammengefunden haben. Und wie jede menschliche Gemeinschaft ist sie den Regularitäten unterworfen, die man als Naturgesetze der kulturellen Evolution verstehen kann. Diese Gesetze bestimmen die gesellschaftliche Entwicklung, die mit der jungsteinzeitlichen Revolutionierung des ursprünglichen Lebensmusters der Naturvölker durch die Erfindung von Ackerbau und Viehzucht begonnen hat und heute bei der Globalisierung der High-Tech-Zivilisation angelangt ist, mit stetiger Beschleunigung. Sie steuern das Geschehen seit der Entstehung größerer, arbeitsteiliger Gesellschaften aufgrund agrarischer Überschussproduktion in fruchtbaren Flusstälern und Gunstlagen, wie zum Beispiel Nil, Euphrat, Tigris, Indus, bis zur derzeitigen Weltgesellschaft aufgrund der modernen Mobilitäts- und Informationstechnologie, von den ersten Stadtstaaten und Flusswirtschaftsreichen bis zu den modernen Weltmächten und globalen Organisationen. Der Prozess hat Katastrophen und goldene Zeitalter hervorgebracht. Die ideale Gesellschaft ist bisher kaum gelungen. Durch eine Entwicklung zu immer komplexeren Formen menschlicher Werkzeuge, Gesellschaftsformen und Kulturen steht außer Zweifel. Und diese Evolution wird von einzelnen Gemeinschaften innerhalb der Gesellschaften vorwärts getrieben, und eine davon ist die Freimaurerei. Kulturen, verstanden als Wertemuster, organisatorische Strukturen und gelebte Ordnungen von Gemeinschaften und Gesellschaften jeder Größe sind umso erfolgreicher, überlebensfähiger und damit fruchtbarer für die kulturelle Entwicklung, je besser sie den natürlichen Funktionszusammenhängen entsprechen. Evolution setzt Innovationen voraus, die sich in der Anpassung bewähren, ohne entwickelte Funktionen zu zerstören. Dauerhaften Erfolg haben nur soziale Systeme, in denen die Balance zwischen Bestehendem und Neuem, zwischen fester Einheitlichkeit und anregender und zuweilen auch aufregender Vielfalt ständig gesucht und gehalten wird. Rigider Konservativismus schadet ebenso wie bedenkenloser Progressivismus. Ein optimales oder wenigstens vor dem Absturz bewahrendes Gleichgewicht zwischen den destruktiven Extremen lässt sich nur bewahren, wenn es in einem festen Rahmen von Ordnungen und schützenden Mechanismen ein freies Neben- und Gegeneinander von Meinungen gibt. Dieses Prinzip der Optimierung durch Balance liegt aller Demokratie und allem geordneten Wettbewerb zugrunde, deren historische Erfolge gegenüber totalitären und revolutionären Ordnungen deutlich sind. Innovationen, neue Ideen und Erfindungen entstehen aus dem Zusammentreffen von Differenzen, aus intelligent bewältigter Konfrontation und Kooperation zwischen Kulturen. Auch hier gilt die Regel: Zu wenig und zu viel ist der Narren Ziel. Die optimale Gemeinschaft toleriert und fördert Vielfalt und schlägt Brücken zum Fremden, nimmt Elemente anderer Kulturen auf, ohne das eigene aufzugeben. Der Nutzen und die Kraft solcher Duldung von Heterogenität haben sich geschichtlich in den kulturellen Schmelztöpfen erwiesen, vom antiken Athen und Rom bis zu den USA und der europäischen Kulturenmischzone. Die Angst vor den Folgen unbewältigter Verschiedenheit in Konflikt und Kampf ist allerdings ebenfalls berechtigt, verstärkt aber gleichzeitig das Risiko, wenn sie als Fremdenfeindlichkeit den Konflikt noch provoziert und steigert. Ein solcher Teufelskreis von Angst und Misstrauen ruiniert zuerst die Innovativität und dann die Intelligenz des sozialen Systems. Die Kraft von Gemeinschaften, neuerdings von der Wissenschaft als Sozialkapital bezeichnet, besteht aus der mobilisierbaren Intensität der Emotionen, Liebe und Hass, Begeisterung und Wut, Identifikation und Aversion, in sozialen Beziehungsnetzen. Aus dieser Gefühlsenergie fließen Motivation und Aktion und damit Leistung und Einsatzbereitschaft bis hin zum Sterben und Töten. Sozialkapital ist potenter als Finanzkapital und Zwang. Begeisterung, Kreativität und Arbeitsfreude kann man nicht kaufen, höchstens ihr Produkt. Emotionale Bindungskraft resultiert aus der Assoziation von psychischen Triebkonstellationen mit Personen, Heimaten, Symbolen und Ideen. Drei soziale Ebenen von Gefühlsreaktionen lassen sich dabei unterscheiden. Die Mikroebene der engen persönlichen Bindungen, nahe Beziehungen, die Mesoebene des weiteren Bekanntenkreises, Sozialkontakte, die Makroebene der ideellen Symbol- und Wertegemeinschaften, Identifikation. So unterschiedlich diese drei großen Gefühlskomplexe von Liebe, Vertrautheit, Gläubigkeit auch besetzt sein können, entsteht soziale Energie nur, wenn alle drei konform wirken. Gemeinschaften aus Vereinsamten verfehlen ebenso ihr Ziel wie ein Leistungsteam ohne sinnstiftende Wertekonformität. Der Weg der Evolution ist gesäumt von gescheiterten Gemeinschaften, die zu viel Größenideale oder zu viel Rückzug aufs private Glück auf ihre Fahnen geheftet hatten. Bedingungen für den Erfolg von Gemeinschaften. Der Erfolg allen Lebens, also auch der sozialen Systeme, die eine spezielle Kultur, kulturelle Spezies bilden, ist das Überleben. Das natürliche Kriterium von Überlebenskraft ist Wohlbefinden, Lebensfreude, Glück. Nur dauerhaft glückliche Gemeinschaften bestehen im Wettbewerb der Evolution. Glück und Wohlbefinden einzelner Menschen lässt sich gut fassen, wenn dem nicht sozial motivierte Selbstdarstellung und Selbsttäuschung im Wege stehen. Wenn man ehrlich zu sich ist, weiß man schon sehr gut, wie es um einen steht. Schließlich sind Frieren und Schwitzen, Hunger und Sättigung, Mattheit und Übermüdung, kurz alle Wohlgefühle und ihr Gegenteil, die Signale unserer Natur für die Selbststeuerung zum Lebenserfolg. Selbst in der Verzerrung der Selbststeuerung durch Süchtigkeit und Ehrgeiz bleiben die Warnungen durch Unbehagen nicht aus. Wo das Optimum des Wohls für eine Gemeinschaft liegt, ist hingegen nicht so klar. Da kann es durchaus dem Glück der einen dienen, wenn andere sich opfern. Wo verläuft da die Grenze? Wenn von zu vielen zu große Opfer verlangt werden, wird der innere Widerstand die Gemeinschaft sprengen. Das Ideal wäre volle Gleichheit in vollem Glück. Aber falls das unter Mangel und Konkurrenz nicht möglich ist und die Kultur Arbeitsteilung verlangt, Wo liegt dann die beste Balance zwischen Leistungsbelohnung und Gleichheit? Bisher wurde diese Frage immer nur durch die Evolution in der harten Regulation gelöst. Die Sozialgeschichte deutet darauf hin, dass Gleichheit wie Freiheit im Extrem schlecht funktionieren, dass das Optimum eher bei der brüderlichen Rücksicht auf das Wohl der anderen liegt, aber mit Beachtung, wo mehr individuelles Glück mehr Gemeinwohl hervorbringt. Der Götzendienst am Einzelerfolg hat genauso versagt wie die Anbetung der absoluten Gleichheit. Die Evolution hat bescheidene, auf Gleichachtung bedachte Glaubensgemeinschaften bevorzugt. Das volle Glück für alle, der ewige Traum, wurde bisher wohl nur in wenigen Fällen von kleineren Gemeinschaften erreicht. In der auf Umfragen gestützten Glücksforschung nähern sich nur durch Ideale, Gemeinsamkeit und Freundschaft verbundene Gruppierungen, also Kleinsozietäten, mit den Vorteilen modernen Wohlstands und hoher Lebensqualität solchen Paradiesidealen. Kurzfristige Glücksmaximierung mit Suchtcharakter wird von der Evolution hart bestraft. Beim Individuum durch Stimmungstief, Krankheit und Misserfolg, in einer Gesellschaft durch Niedergang der Kultur, im Unternehmen durch Bankrott. Lassen jedoch die bösen Folgen sehr lange auf sich warten, so ist die Bereitschaft von Sozietäten und erst recht von Individuen oft gering, auf die Frühwarnungen der Natur oder des Glaubenssystems zu achten. Da helfen nur sozial gestützte Werte, der feste Halt einer engen Gemeinschaft, ein ethischer Lebensstil, Glück nachhaltig zu optimieren. Die großen Prinzipien einer idealen Gesellschaft lassen sich aus diesen Grundsätzen der Evolution ableiten. Sie entsprechen im Großen und Ganzen den Begriffen der offenen Gesellschaft, der Meinungsvielfalt und Toleranz, der Sozialkapitaltheorie von der Komplementarität von Mikro-, Meso- und Makroebene von Bindungen, Normen und Vertrauen, der demokratischen Gleichwertigkeit in den funktional notwendigen Hierarchien, des Menschenrechts auf Glück in einer Weltethik und der Nachhaltigkeitsnormen für Ökologie, Ökonomie und Glückssuche. Für die Details, auf die es ankommt, lassen sich keine einfachen Regeln nennen. Diesen Prinzipien kann in vielerlei Form mehr oder weniger entsprochen werden. Erst der nachhaltige Erfolg zeigt, wie gut eine Sozietät dem Überlebenspfad im Irrgarten der Evolution folgt. Und der Erfolg in einer kleineren Gemeinschaft besagt noch wenig über die Effizienz der größeren Gesellschaft, zu der sie gehört, trägt aber zum Wohl des Größeren bei, vielleicht nur marginal, vielleicht auch mehr durch Anregung zu Innovation oder durch einen Katalysatoreffekt der Bestärkung und Auslösung von Kultur. Eine ideale Gesellschaft im Sinne der kulturellen Evolution entwickelt ihre Mitglieder und die Gemeinschaft zugleich und macht beide glücklich, und zwar intelligent, also nachhaltig. Und das gelingt selten, hat aber dann eine gute Chance auf Dauer. Unter besonders glücklichen Umständen entsteht daraus Evolution. Die Freimaurerei und die Gesetze der kulturellen Evolution. Die Freimaurergemeinschaft möchte dem Muster einer evolutionär erfolgreichen, idealen und das heißt einer offenen Gesellschaft entsprechen, in ihren Prinzipien und in ihrer Praxis. Der Konflikt der offenen Gesellschaft mit Fundamentalismen und Orthodoxien jeder Art zieht sich durch die Geschichte der Freimaurerei und gehört zu ihrem Daseinssinn. Wo dieser Konflikt von Religion und Politik hart ausgetragen wird, bis zu Verbot und Verfolgung der Freimaurerei, hat er meist die Freimaurerei letztlich gestärkt und ihren Idealen näher gebracht. Wo jedoch die Prinzipien der offenen Gesellschaft sich stärker durchgesetzt haben und die Distanz zwischen den Freimaurerei-Idealen und den gesellschaftlichen Werten und Praktiken schrumpft, wächst das Risiko der Banalisierung des Toleranzgebots zu einem bloßen Lippenbekenntnis. Dem kann und soll die fortlaufende Diskussion in den Zusammenkünften und Veranstaltungen über neue aktuelle Formen der Fremdenfeindlichkeit, Ungleichheit und Diskriminierung begegnen. Wie weit die offene Gesellschaft in der Freimaurerei selbst geht, darüber gibt es Bereiche der Unklarheit und Diskussion. Sie sind Teil der unausweichlichen Auseinandersetzung zwischen dem Toleranzprinzip und der Realität der mehr oder weniger starken Abgrenzung jeder Gemeinschaft gegen die Sprengkraft von Verschiedenheit und Fremdheit. In der Fachsprache der Sozialkapitaltheorie Bonding, das Zusammenbinden von Gemeinschaft, und Bridging, der Brückenschlag zwischen dem eigenen und dem Fremden, also Toleranz, bedürfen der steten Balance und können nur gemeinsam bestärkt werden, in multiplikativer Relation. Und da muss sich Einheit gegen Vielfalt behaupten und umgekehrt Toleranz gegen Treue zum Clan. Ausreißer gibt es da auch in der Freimaurerei genug, in die eine wie die andere Richtung. Einerseits die Konzentration auf einzelne Berufsgruppen in Logen und die bevorzugte Aufnahme von Kollegen, Ärztelogen, Beamtenlogen. Andererseits die oberflächliche Vielfalt von Logen, die eher einem Club oder einer Volkshochschule ähneln als einer verbrüderten Gemeinschaft. Doch im Wesentlichen und in der Organisation entspricht die Freimaurerei der Idealform einer Gemeinschaft, die gleichzeitig enger Freundeskreis, also Loge, sozial reichhaltiger Bekanntenkreis mit offenen Kontakten, die größeren Freimaurerverbände, und ethische Wertegemeinschaft, also die Weltenkette, ist. Sozialkapital, Kitt und Treibstoff jeder Gemeinschaft, beruht auf Bindung, Ordnung und Vertrauen. Ties, Norms, Trust. Ganzheitlich auf allen drei Ebenen. Mikro, also nah, meso, persönlich, makro, ideell. Kritisch ist die Ganzheit. Alle Einseitigkeit scheitert. Ordnung ohne Bindung, blinde Disziplin, zerstört eine Gesellschaft genauso wie eine Makromoral ohne die Nahbeziehungen. Mächtige Kulturen sind am Fanatismus solcher Einseitigkeit und Enge zugrunde gegangen. Die Freimaurerei beachtet diese Gesetzmäßigkeiten des Sozialen in ihrer eigenen abgeschlossenen Welt. Sie fordert und übt freundschaftliche Bindung und Rücksichtnahme, gleichzeitig rituelle Ordnung, oft fast mit Pedanterie, und kennt kaum ein ärgeres Vergehen als den Vertrauensbruch. Auch die drei Ebenen sind der Freimaurerei heilig. Wer nur zur Geselligkeit in die Loge kommt, wer nur in seinem Berufs- oder im Auslandsurlaub fleißig Brüder trifft und seine regelmäßige Logenarbeit schwänzt, wer überhaupt nur bei Festen und großen Veranstaltungen sich am Geist der Freimaurerei berauscht, der ist kein Freimaurer. Ein guter Teil der Mitglieder sieht das so und verhält sich entsprechend. Mit den anderen, den oberflächlichen oder einseitigen, den zweifelhaften Freimaurern, hat man meist lange Zeit Geduld. Aber es gibt auch Trennungen und Ausschlüsse. Und thematisiert, diskutiert werden diese Normen oft und ernst. Hat doch die Freimaurerei keine weltlichen Ziele, außer ihr eigenes Funktionieren und die Selbstentwicklung sowohl der einzelnen Freimaurer wie des Bundes insgesamt. Zu einer Ethik, die das Menschenrecht auf Glück bejaht, bekennen sich in wortreichen Deklarationen heute schon viele, aber noch sehr abstrakt. Der Prozentsatz derer, die auf die Frage, sollen Faulenzer und Bummelstudenten, Soldaten im Krieg und Prostituierte, Kriminelle im Gefängnis, korrupte Beamte und Drogendealer genauso ein Anrecht auf Glück haben wie du und ich, mit einem klaren »Ja, natürlich« antworten würden, dürfte auch unter den freimaurerischen Bekennern einer Weltethik begrenzt sein. Die historischen Träger der humanitären Heilsbotschaft in der kulturellen Evolution schneiden da auch nicht besser, aber auch nicht viel schlechter ab, wenn man sie an ihren Worten und Werken misst. Frühchristen und Handwerkergilden, Puritaner und Quäker, Arbeiterbildungsbewegung und Friedensmarschierer haben sich auch zu einer allgemeinen Menschenliebe bekannt, aber sich um das Glück fernestehender oder gar Gegner nicht immer sehr bemüht. Und dennoch haben sie zur Entwicklung einer humanitären Kultur viel beigetragen. Selbst die notorischen Vergehen gegen das menschliche Glück in Kriegen, Verfolgungen und Inquisition, die von Religion, Politik und Justiz begangen wurden, heben deren Verdienst für die Verbreitung ethischer und sozialer Werte nicht in Bausch und Bogen auf. Solange die positiven Effekte von Predigt und Erziehung, von Ansporn zur Achtung, auch der geringsten, noch überwiegen, ist eine Gesellschaft noch im positiven Regelkreis der Evolution. Daraus ergibt sich eine stärker abgewogene Beurteilung der großen Ideenbewegungen wie die des Christentums oder des Islams, der bürgerlichen und der proletarischen Ideologien, die alle auch in die evolutionäre Sackgasse der Orthodoxie und des Machtkampfes gerannt sind, mit Massenvernichtung von Leben und Glück. Gegen diesen Kapitalfehler ist die österreichische Freimaurerei dadurch gefeit, dass es zu ihrem Wesen gehört, auf alle direkte und kollektive Verfolgung von ökonomischen und sozialen Zielen zu verzichten. Die Freimaurerei unterstützt keine Partei, macht keine Öffentlichkeitsarbeit, investiert in keine Unternehmen, lehrt in keiner Schule, predigt keine Doktrin. Einzelne Freimaurer tun das alles, aber nicht als Vertreter der Freimaurerei, sondern in ihrem jeweiligen Amt oder Beruf. Und sie sollen sich dazu angehalten fühlen, dabei die humanitäre Ethik in die Tat umzusetzen, ohne dass die Freimaurerei selbst in Erscheinung tritt. Eine Gesellschaft ohne Nachhaltigkeitsethik und deren intelligente Umsetzung in Normen und Verhalten, ohne funktionierende Nachhaltigkeitskultur, zerstört ihre Umwelt und sich selbst. Der Untergang großer Kulturen, von der Antike bis heute, zeugt davon. Träger der Evolution sind jene Kulturen geworden, die mit ihren Ressourcen sparsam umgegangen sind und die bereit waren, in die Erziehung ihrer Kinder, in die Fruchtbarkeit ihrer Gärten und Äcker, in die Gesunderhaltung ihres Lebensraumes, in das Glück ihrer Menschen viel zu investieren. Zukunftsbezogen, auch unter Opfern in der Gegenwart, aber auch intelligent, nach dem besten Wissensstand ihrer Zeit und lernbereit. Dem steht entgegen, dass Wissen stets begrenzt und die Zukunft unsicher ist und dass die Gunst des Augenblicks Menschen viel stärker motiviert als das versprochene Paradies in ferner Zukunft. Die Warnungen der Unheilspropheten verhallen da meist ungehört, außer sie rechtfertigen eine schon vorhandene Kultur der Bescheidenheit und Naturfühligkeit. Die Freimaurerei lässt einer asketischen Kultur Platz. Der moderne Kulturkonflikt zwischen Technikgläubigen und Umweltschützern wird hier genauso durch Toleranz gemäßigt wie der quer dazu verlaufende Politikkonflikt zwischen Konservativen und Progressiven. In einem wesentlichen Prinzip ist die Freimaurerei jedenfalls der Nachhaltigkeitsethik treu, in dem Glauben an die Rationalität, in der Hochschätzung der Vernunft. Die Suche nach Erkenntnis über objektives Sammeln von Erfahrung aus leidenschaftslosem Forschen und Experimentieren ist der Königsweg der Evolution. Der Entwicklungspfad der Evolution zu immer höherer Komplexität der Systeme, seien es Lebewesen oder Kulturen, ist viel verzweigt und gewunden und unvorhersehbar. Keine einzelne Abzweigung, keine Glaubensgemeinschaft, die mit der Kraft ihrer Überzeugung ihren Weg einschlägt und verfolgt, führt sicher zu jener neuen Abzweigung, die Überleben oder sogar Durchbruch zu einer komplexeren Entwicklungsstufe bedeutet. Das Begreifen des Gesamtsystems, der verschiedenen Kulturen, ja der ganzen Menschheit, verläuft schneller, wenn es Institutionen gibt, die Wege aufzeigen, ohne selbst Ziele vorzugeben und sich dabei bemühen, Irrwege zu vermeiden. Dann kann sich aus dem Wirken einzelner Menschen in diesem Geist jener Einfluss auf die geschichtliche Entwicklung der Menschheit ergeben, die man als Katalysatoreffekt bezeichnet. Da sind die Freimaurer sicher nicht die einzigen, von denen eine solche Wirkung ausgeht. Aber die Freimaurerei schafft durch ihre Organisationsprinzipien in besonderem Maß die Voraussetzungen dafür, dass von ihren Mitgliedern, geprägt und geschützt von einer harmonischen Gemeinschaft, durch persönliches Sein und Wirken ein solcher Mechanismus in Gang gesetzt werden kann. Wesen und Werte. Humanismus als Grundprinzip. Für die österreichische Freimaurerei liegt der wesentliche Kern ihres Denkens in ihrem Menschenbild, wenn man will, in der freimaurerischen Anthropologie. Darin und in dem, was daraus folgt, steht sie in der Tradition und in der aktuellen Gemeinschaft der Weltfreimaurerei. Die freimaurerische Anthropologie ist spezifisch und definiert die Grundwerte, die den Freimaurer bei dem, was in seiner Sprache die Arbeit am rauen Stein heißt, bestimmen und leiten. Diese Anthropologie ist keine umfassende, sondern eine partielle, weil sie jene Bereiche in den Vordergrund stellt, die mit der ethischen Vervollkommnung zu tun haben. Innerhalb der freimaurerischen Anthropologie liegt der Schwerpunkt auf der Initiation, auf den Ritualen, die von der Freimaurerei verwendet werden, um den Menschen auf den Weg zur Selbstvervollkommnung zu führen. Dies geschieht über ein ethisches Konzept, das man als Einübungsethik bezeichnen könnte. Hier wird vor allem die Freimaurerei als Lebenskunst angesprochen. Diese Lebenskunst ist das Ergebnis eines Programms der Persönlichkeitsentwicklung, an dessen erfolgreichem Ende die reife Persönlichkeit steht, die mit sich selbst im Reinen ist, mit Nachdenklichkeit und Engagement auf das Geschehen in der Welt blickt, soziale Kompetenz hat und mit den Dingen des Lebens nach ihrer Wichtigkeit umgeht. Weil es sich dabei um ästhetische Werte wie Formung, Gestaltung und Transformation handelt, könnte man in diesem Zusammenhang von einer Ästhetik der Existenz sprechen, die das Wesen der Freimaurerei ausmacht. Lebenskunst ist nicht das Ergebnis der Befolgung von Normen, sondern der Haltung des Individuums. Sie ist kein Selbstkult, keine Selbstversessenheit, sondern Selbstkultur, Erziehung seiner selbst, Selbstpraktik. Die Freimaurerei versteht sich als ethische Gemeinschaft. Der ethische Grundkonsens besteht in der Entwicklung einer ethischen Lebenshaltung. Die Ethik der Freimaurerei, die sich auch in ihren Ritualen manifestiert, ist keine Erfolgs- oder Gesinnungsethik, sondern eine Verantwortungsethik im Sinne der Verwirklichung freimaurerischer Werte in der Gesellschaft. Dies bedeutet konkret Verantwortung für die Mitwelt, die Umwelt und die Nachwelt, sowie die Aufforderung, in globalen Zusammenhängen zu denken und sozial-humanitär zu wirken. Dabei ist zu beachten, dass der Freimaurer, wenn er ethisch handelt, nicht unökonomisch denkt. Seine Verantwortungsethik ist eine krisenprophylaktische. Das Freimaurerische, oder wie der vom englischen Wort für Maurer Mason abgeleitete gleichbedeutende Begriff lautet, also masonische Denken, weist eine ausgeprägte rationale Systematik auf. Den Sinn der Freimaurerei kann man aber nicht allein mit zweckrationalen Erklärungen erfassen. Die Freimaurerei ist kein philosophisches System, sondern ein humanes Verhaltensmuster für eine menschliche Gesellschaft. Das masonische Menschenbild nimmt im europäischen Denken eine Sonderstellung ein, weil es verbindend, integrierend und ausgleichend angelegt ist. Mit dem freimaurerischen Menschenbild hängt auch die Idee der Humanität, in der Sprache der Freimaurerei allgemeine Menschenliebe genannt, eng zusammen. Diese ist kein theoretisches Lehrgebäude und keine festgelegte Morallehre, der sich der Freimaurer anpassen soll. Humanität soll der Freimaurer in der Loge und im profanen Leben erleben, indem er sich als Mensch unter Menschen zu begreifen versteht und von dem, was er an sich selbst erfährt, auf die gesamte Menschheit schließt. Humanität, Mitgefühl und Mitleid dürfen daher für den Freimaurer nicht bloße Werte oder gar leere Worte sein, die während der rituellen Zusammenkünfte formelhaft nachgesprochen werden. Die Humanität beginnt beim Freimaurer mit der Erkenntnis seiner eigenen Leidenschaften, Wünsche und Sinnfragen. Die Humanität der Freimaurerei gründet nicht im Wissen und in der vermeintlichen Kenntnis von einer besseren Welt, sondern resultiert aus dem ungeschönten Blick auf die unverdeckten Tatsachen des Daseins der Menschen. Die inhumanen Daseinsbedingungen bilden aber nach ihrer Überzeugung keine unabänderliche Konstante, sondern können verbessert werden. Die freimaurerische Humanität wird stärker bestimmt von der Idee, dass der Mensch verbesserungsfähig ist, als von einer genauen Kenntnis des Guten. Der Weg des Freimaurers zur Humanität verläuft als ein vielgestaltiger Wandlungsprozess. Dabei kann sich die Freimaurerei auf ideengeschichtliche Traditionen berufen. Humanität als veredelnde menschliche Praxis stellt den Freimaurer in eine unmittelbare Beziehung zu seiner Arbeit. Die Freimaurerei entwickelt den Begriff der Humanität von einer abstrakten Forderung weiter zu einem konkreten Programm, das sich als Resultat der Arbeit von Menschen an Menschen und von Menschen an der Natur herausgebildet hat und im freimaurerischen Verständnis eine unabschließbare Aufgabe ist. Die freimaurerische Gemeinschaft erscheint gleichsam als Laboratorium, in dem der Mensch durch die Arbeit die Kräfte der Natur im Humanen zur Wirkung bringen möchte. Aufklärung als Menschenbild. Freimaurerei und Aufklärung ist eine Gedankenverbindung, die eine informierte Öffentlichkeit auch heute noch gleichsam automatisch vornimmt. Das hat durchaus seine Berechtigung. Es handelt sich dabei allerdings keineswegs um einen bloß historischen Zusammenhang. Sicherlich, Freimaurerei ist zur Zeit der Aufklärung entstanden. Die Logen waren eine der großen Werkstätten der europäischen Emanzipations- und Befreiungsbewegung. Freimaurerei stellt aber ebenso ein aktuelles Phänomen dar, wie der sehr komplexe und dynamische Begriff der Aufklärung auch heute von zentraler Bedeutung ist. Jede Diskussion über die Art und Weise, wie wir uns, unsere Welt und Gesellschaft gestalten, ergibt eigentlich einen Diskurs über die Entwicklung der Aufklärung in unserer Zeit, oder sollte es zumindest sein. Was die Öffentlichkeit und vielleicht auch manche Freimaurer selbst verwirrt, ist der Umstand, dass die aufgeklärte Gesellschaft der Freimaurer, die sich jedenfalls selbst als aufklärerisch postuliert, zugleich als Hüterin altertümlicher Rituale und einer Vielzahl von Symbolen betätigt. In den Logen läuft eine Art von Rollenspiel ab, das den Außenstehenden sonderbar erscheinen muss, und immer noch werden altertümliche Umgangs- und Sprachformen verwendet. Steht das nicht eigentlich in Widerspruch zum Ansatz der Aufklärung? Eines ist jedenfalls Tatsache und eigentlich überraschend. Die eigenartige Mischung funktioniert seit bald 300 Jahren erstaunlich gut. Vor allem in Österreich, wo die aufklärerischen Aspekte der Aufklärung besonders stark betont werden und zugleich das Ritual eine zentrale Rolle spielt. Ein Paradoxon? Es ist wohl eher eine Frage der Definition von Aufklärung und hängt damit zusammen, wie man den Menschen sieht. Aufklärung war und ist eine vom Verstand dominierte Aufbruchsbewegung. Sie ist der immer neue Versuch des Menschen, mündig zu werden. Zu den historischen Leistungen der Aufklärung gehört, dass sie die Umstände eines menschenwürdigen Lebens in zahlreichen Schriften und Grundrechtskatalogen beschrieben und als notwendig postuliert hat. Umgesetzt wurde vieles. Leider blieb manches bis heute nur Papier. Die Aufklärung ist eben keineswegs zu Ende, sondern eher bloß auf den Weg gebracht. Aufklärung und Humanität lassen sich auch nicht ein für alle Mal definieren. Man kann sie nicht gleichsam in Dosen pressen und dann konservieren. Jede Zeit, jede Gesellschaft, jeder Mensch muss immer wieder darum ringen. Wir wissen aus leidvoller Erfahrung, dass Aufklärung dabei durchaus stecken bleiben oder auf Irrwege geraten kann, etwa dann, wenn der leitende Verstand zu wenig auf sich selbst reflektiert und sich zu wenig der eigenen Grenzen bewusst wird. Wenn vergessen wird, dass Menschen nicht allein Verstandeswesen sind und die Welt keine Rechnung ist, die ohne Rest aufgeht, wenn Vernunft zu bloßer Rechenhaftigkeit verkommt. Arbeit an sich selbst, Selbstkonstruktion des Menschen, eigentlich eine uralte Sache, die auf verschiedensten Wegen betrieben werden kann und betrieben wird. Es gibt andere Werkstätten solcher Arbeit, Kirchen, Ordinationen, gute Gespräche, aber auch Nachdenken und gute Vorsätze. Die Freimaurerei ist nur ein Ansatz unter vielen. Die Freimaurer selbst glauben, wenig überraschend, dass ihr Ansatz besonders wirksam sei, können aber wohl mit großer Berechtigung reklamieren, dass es ein sehr spezifischer Weg ist, auf dem man sich spezieller Instrumente bedient, um den Kurs zu bestimmen und das eigene Fortkommen in der Entwicklung der eigenen Persönlichkeit zu befördern. Was die Orientierung dieses Aufbruchs betrifft, so geht es nicht darum, den Menschen fit zu machen für das stressige Leben des 21. Jahrhunderts, sondern seine innewohnenden Möglichkeiten möglichst auszuschöpfen. Das setzt voraus, sich immer wieder mit den Grundfragen des Menschseins zu konfrontieren, vor allem auch mit der eigenen Begrenztheit. Das masonische Ritual bringt dem einzelnen Freimaurer nachdrücklich zu Bewusstsein, wie leicht er Opfer von Unrecht und Inhumanität sein kann, und es zeigt ihm zugleich, dass er selbst es sein könnte, der Unrecht tut, dass er also potenziell Opfer und Täter ist. Es ist nicht angenehm und bequem, diese Abgründe in sich selbst auszuloten, doch wesentlich, sie zu kennen. Der Mensch wird also nicht als Leistungsträger aufgefasst, sondern als komplexe Welt in der Welt. Dabei ist wichtig, dass es nicht um individuelle, weltabgewandte Gnosis geht, sondern die Maurerei sehr wohl auf Veränderung der Welt abzielt. Das geschieht nicht als Organisation, Verein oder Netzwerk, sondern durch die individuelle Veränderung der einzelnen Freimaurer. Konkrete Schritte also für ein allgemeines und umfassendes Ziel. Zu diesen Wesenszügen, die der Freimaurer bei sich selbst als sein eigener Bildhauer schärfer herausmeißeln sollte, zählt daher vor allem, dass die eigene Weiterentwicklung an die der Mitmenschen geknüpft ist. Alle Freimaurer sollen gleichsam an einem gemeinsamen Werk, dem Haus für alle Menschen, arbeiten, das nie einen Abschluss findet. In der Diktion der Freimaurer ist das die Wiedererrichtung des Tempels Salomonis, also die nie endende Arbeit an einer Aufenthaltsstätte, die allen Menschen wohnlich ist und bei dem das Ganze und seine Teile in harmonischem Einklang stehen. Toleranz als Grundwert. Ein Wert, ohne den die Freimaurerei nicht zu denken ist und der mit ihrem Wesen in einem engen Zusammenhang steht, ist die Toleranz. Sie ergibt sich aus dem freimaurerischen Grundwert Humanität. Freimaurerisches Denken soll von den Werten der Toleranz geprägt sein. Toleranz ist zwar nicht eine Idee, die erstmals und ausschließlich durch die Freimaurerei abgedeckt wird, aber sehr eng mit der Geisteswelt und dem Handlungsauftrag der Freimaurerei verbunden ist. Schon in der Aufstiegsphase der Freimaurerei und in ihrer historischen Ausbreitung war der Toleranzgedanke zu einem Leitbild geworden. Kulminationspunkte bildeten die amerikanische und die französische Erklärung der Menschenrechte, an denen Freimaurer beteiligt waren. Am Beginn der Freimaurerei stand im Österreich des 18. Jahrhunderts eine den Idealen der Aufklärung folgende Vergesellschaftung. Es war so etwas wie ein gesellschaftliches Wunder, das in den Logen die damals sonst üblichen deutlichen Grenzen zwischen Ständen, Religionen und Nationalitäten überwunden wurden. Das Toleranzpatent Kaiser Josephs II. 1781 und 1782 entstand in diesem Geist und unter Mitwirkung und Einfluss jener zahlreichen Freimaurer, die damals wichtige Positionen im politischen System innehatten. Das Toleranzprinzip bedeutet aber im freimaurerischen Sinn mehr als nur das lateinische Verbum tolerare, also dulden, ertragen. Es verlangt vielmehr die Respektierung des Andersdenkenden durch besseres Verstehen. Die Toleranz hat sich von der josephinischen Duldung zur Gleichberechtigung der Konfessionen entwickelt und was ursprünglich im Verhältnis zwischen Religionen und ihren Gläubigen gemeint war, bedeutet heute die Respektierung der Weltanschauungen und Religionen schlechthin und ist damit zu einem allgemeinen Toleranzbegriff, aber auch zu einem umfassenden Toleranzanspruch geworden. Dieser Toleranz fühlt sich die Freimaurerei verpflichtet. Das Gebot der Toleranz verlangt vom einzelnen Freimaurer, dass er sich unter dem Einfluss der Freimaurerei zu einem Menschen entwickeln soll, der im Anderssein des Anderen nicht etwas gegen sich Gerichtetes sieht, sondern versteht, dass in der Vielfalt der Erscheinungen und Ideen der Reichtum des Lebens begründet ist. Toleranz bedeutet, so gesehen, die Bejahung von Humanität, Freiheit und Gleichheit. Für sie gilt da das Wort von Rosa Luxemburg: Freiheit, das ist immer die Freiheit des Anderen. Dieser Standpunkt war für Rosa Luxemburg der Grund, gegen Lenin und die Errichtung der kommunistischen Diktatur in Russland aufzutreten. Und es ist nur folgerichtig, dass es geradezu ein Gradmesser für Freiheit und Toleranz in einer Gesellschaft ist, wie sie mit der Freimaurerei umgeht. Ihr Toleranzprinzip macht sie Diktaturen verdächtig. Wer andere ausschließt, nur eine einzige gesellschaftspolitische Variante akzeptiert und diese mit Gewalt absichert, dem erscheinen Logen gefährlich. Und er unterdrückt und verbietet sie. Es hieße aber, sich an den Grundwerten der Toleranz zu vergehen, würde unter Berufung auf das Gebot der Toleranz ohne Unterschied alles hingenommen. Für die allgemeinen freimaurerischen Grundsätze der Großloge von Österreich ist das Kriterium, das die Grenze der Toleranz bezeichnet, die Allgemeine Deklaration der Menschenrechte der Vereinten Nationen aus dem Jahr 1948. Wer deren Grundsätze nicht akzeptiert, ist für die Großloge von Österreich kein Freimaurer, weil dies, wie ihr Grundgesetz, die Konstitution sagt, einer Tolerierung der Intoleranz gleichkäme. Wer gegen Verbrechen Nachsicht übt, wird sein Komplize, wusste schon der Freimaurer Voltaire. Wer für sich Toleranz zum Nachteil anderer verlangt, ist intolerant und macht sich schuldig. Der Unterschied von Meinungen und der daraus ableitbare mögliche Konflikt sind unvermeidbar. Es gibt jedoch eindeutige Regeln zur Austragung solcher Konflikte im Rahmen gesellschaftlicher Ordnung und wechselseitiger Toleranz. Dass mitunter die Grenzen zwischen Toleranz und Intoleranz unscharf und umstritten sind, lässt sich nicht verhindern. Es liegt in der Komplexität des Problems und gehört zum Wesen der pluralistischen Gesellschaft. Aber auch da kann im Zweifel der Standpunkt Voltaires helfen, der zwar die Meinung anderer nicht immer teilte, sich aber dafür einsetzen wollte, dass sie der andere sagen darf. Verschwiegenheit als Verpflichtung. Von Außenstehenden nicht immer verstanden und von den Freimaurern anderswo auch nicht praktiziert, wird ein Charakteristikum, das zum Wesen der österreichischen Freimaurerei gehört. Die freimaurerische Verschwiegenheit, in der Sprache der Freimaurer Deckung genannt, ist die den Freimaurer verpflichtende Verhaltensweise, die den Zugang von Außenstehenden zu maurerischem Tun oder maurerischem Wissen und so ein Missverstehen maurerischer Anliegen im weitesten Sinne ausschließen soll. Dass die Zugehörigkeit zur Freimaurerei vor der Öffentlichkeit geheim gehalten wird und sich auch der Bund selbst bedeckt hält, hat seine geschichtlichen Wurzeln im Schutz vor Nachteilen und Verfolgung, die den Freimaurern zu allen Zeiten mehr oder weniger konkret drohten. Besonders in Ländern, wo Konfessionen oder politische Bewegungen der Freimaurerei ablehnend gegenüberstehen, galt und gilt da und dort noch immer die Deckung auch als Schutz vor dem Öffentlichwerden einer Logenmitgliedschaft. Auch in Österreich gibt es immer noch Vorurteile gegenüber der Freimaurerei. Viele Freimaurer wollen daher nicht als solche erkannt werden. Wenn auch unter den Bedingungen der demokratischen Verfassung und in Anbetracht ihrer Legalität der Zugehörigkeit zu einer maurerischen Vereinigung hierzulande niemand diskriminiert werden darf, so sind doch persönliche Anfeindungen und Benachteiligungen von Freimaurern nicht in jedem Fall auszuschließen. Schon das macht die Deckung zu einem dringenden Gebot. In Ländern und Zeiten mit einer halbwegs offenen und demokratisch toleranten Gesellschaft wird die traditionelle Geheimhaltung weniger wichtig und anderswo von freimaurerischen Organisationen oft auch weniger genau genommen. Für die Großloge von Österreich gibt es aber, unabhängig von der Frage, ob Freimaurer aus dem Bekanntwerden ihrer Zugehörigkeit zum Bund Nachteile haben könnten, noch andere, nicht minder wichtige Beweggründe für die Wahrung einer strikten Verschwiegenheit. Sie bedeutet eine Schranke gegen das Eindringen von Verhältnissen und Verhaltensweisen der Außenwelt und trägt so dazu bei, die Besonderheit der Freimaurerei zu wahren. Wer oder was immer ein Freimaurer draußen in der Welt an Bedeutendem ist, wenn er durch die Pforte des Logenhauses gegangen ist, ist er einfach ein Bruder unter Brüdern, die durch das Erlebnis der Initiation und des Rituals miteinander verbunden sind und sich im freimaurerischen Gemeinschaftserlebnis Kraft und Stärkung holen für die Arbeit an ihrer persönlichen Entwicklung. So wird auch vermieden, dass öffentliches Prestige der Zugehörigkeit zum Freimaurerbund zum Motiv für das Bemühen um Aufnahme wird. Dagegen können Selbstentfaltung und Ehre in der Freimaurerei zu erleben, und das ohne Wirksamkeit in der Öffentlichkeit, hineinwirken in ein äußeres soziales Umfeld, wo Hierarchie großteils mit Machtkampf, Intrige und Egozentrismus infiziert sind. Es ist ja schon schwer genug, das Eindringen solcher Sünden in die Freimaurerei hintanzuhalten. Und die Geheimhaltung hilft auch, die in allen Gesellschaften so verderbliche Hierarchiesüchtigkeit in Schach zu halten. Die Faszination und oft auch der materielle Nutzen von hohen Positionen in der Gesellschaft hängen eng mit der breiten Bekanntheit, mit Ehre, Macht und sozialen Chancen zusammen, die den Aufsteigern und den Würdenträgern zugutekommen. Wo Amtswürden und Ehrenstellungen nach außen hin verschwiegen bleiben, entfällt solcher Vorteil. Und damit wird Hierarchie zu dem, was sie in einer idealen Gesellschaft sein soll. Funktionale Rolle in Ausgewogenheit von Pflicht und Ehre. Auch das andere Übel sozialer Rangordnung wird damit recht gut unterbunden. Die Ämterkumulation, das Übergewicht des öffentlichen Prestiges bei der Besetzung von höheren Positionen. Überhaupt ist die Deckung auch ein Instrument maurerischer Erziehung und Charakterbildung. Die Zugehörigkeit zum Bund darf keinesfalls zum Gegenstand der Präsentation am Jahrmarkt der Eitelkeit werden. Wer die Mitgliedschaft im Bunde angeberisch vor sich herträgt, der missachtet einen ganz wesentlichen Grundsatz maurerischer Disziplin. Und schließlich ist zur Wahrung des Funktionierens der Loge als Gegenwelt und zur Sicherung der katalysatorischen Wirkung der Menschheitsethik, wie sie in den vorangegangenen Abschnitten dargestellt wurde, die Geheimhaltung der Mitgliedschaften und freimaurerischer Spezifika essentiell. Deren strikte Einhaltung führt zwar zwangsläufig dazu, dass nur sehr vage Informationen über die Freimaurerei an die Öffentlichkeit dringen und so der Mythenbildung Tür und Tor geöffnet ist. Trotz des in Freimaurerkreisen gelegentlich auftauchenden Wunsches nach mehr Öffentlichkeitsarbeit ist es die konsequent eingehaltene Linie der Großloge von Österreich, nicht auf Unterstellungen und Verdächtigungen zu reagieren, so falsch und absurd diese auch sein mögen. Denn ein Versuch der Freimaurerei, mit einer grundsätzlich misstrauisch eingestellten Öffentlichkeit in eine Diskussion einzutreten, mit dem Ziel, sie von der eigenen Harmlosigkeit zu überzeugen, könnte nur mit der Banalisierung der Freimaurerei enden. Die Situation in anderen Ländern ist dafür ein warnendes Beispiel. Der Preis dafür, immer wieder obskurer Machenschaften und der Verschwörung bezichtigt zu werden, erscheint demgegenüber nicht zu hoch. In demokratischen Ländern kann eine selbstbewusste Freimaurerei damit leben. Und in Regimes, die massiv gegen das Recht der Menschen auf selbstbestimmtes Glück vorgehen, wird die Freimaurerei ohne dies verboten und verfolgt. Freimaurer und Loge. Die Pflichten des Freimaurers. Freimaurerei kann nicht gedacht werden ohne die Menschen, deren Verhalten darüber entscheidet, ob aus einem angestrebten Ideal auch eine Realität werden kann, die diesem Ideal wenigstens annäherungsweise entspricht. Es kommt also auf den einzelnen Freimaurer an. Er muss, soll die Freimaurerei nicht eine schöne Utopie bleiben, ernsthaft versuchen, für sich das freimaurerische Programm der Persönlichkeitsentwicklung zu erfüllen. Den Weg dahin weisen die Pflichten, die die Freimaurerei dem Freimaurer auferlegt. In ihrer traditionellen Form sind sie im Konstitutionsbuch von Reverend James Anderson aus dem Jahr 1723 als die alten Pflichten eines freien Maurers, kurz alte Pflichten, Old Charges genannt, umschrieben. Sie sind in der freimaurerischen Symbolsprache gehalten, die die Freimaurer in der Diktion der Dombauhütten anspricht. Das macht deutlich, dass ihr Inhalt nicht für eine konkrete Zeit und eine konkrete gesellschaftliche Gruppe bestimmt ist, sondern allgemeine Gültigkeit hat. Mit der Einschränkung, die sich daraus ergibt, dass sie Spuren der konkreten historischen Verhältnisse ihrer Entstehungszeit tragen, werden sie bis heute als das Grundgesetz der Freimaurerei angesehen. Sie sind es, auf die der Freimaurer bei seiner Aufnahme sein Gelöbnis ablegt. Die Verpflichtungen, die der Freimaurer damit auf sich nimmt, beziehen sich auf das Streben nach Wahrheit, Toleranz und Brüderlichkeit, auf Achtung der bürgerlichen und maurerischen Gesetze sowie auf Verschwiegenheit. Die Suche nach Wahrheit und das Nachdenken über die in den Ritualen und Symbolen verborgenen Lehren stehen in engem Zusammenhang. Beides soll dem Freimaurer helfen, danach sein künftiges Leben einzurichten. Das verlangt vom Freimaurer, sich darum zu bemühen, selbstständiges und kritisches Denken zu lernen. Wer die Kunst selbstständigen Denkens lernen will, muss seinen Geist ordnen. Dazu gehören Bereitschaft und genügend Zeit zum stillen Nachdenken, aber auch zum aufmerksamen Zuhören. Eben das wird vom Freimaurer erwartet, wenn es um die Verpflichtung des Freimaurers zur Toleranz geht. Toleranz ist in diesem Sinn auch die Grundlage für Humanität, Freiheit und Gleichheit. Toleranz verlangt daher vom Freimaurer in der Auseinandersetzung mit anderen Standpunkten, dass er in der Wahl seiner Worte Zurückhaltung übt und Gedankengänge und Aussagen anderer nicht von vornherein ablehnt. Das gilt gleichermaßen, wenn es um die großen Fragen von Religion und Politik geht, wie auch in allen anderen Bezügen, in denen Unterschiede auftreten können. Und wenn er auch nicht alles hinnehmen muss, von den Grenzen der Toleranz war schon die Rede und ganz allgemein kommt es auf das richtige Maß an, so soll ein Freimaurer sich doch im Umgang mit anderen in Geduld üben und im Gespräch bemüht sein, das Wesentliche zu erfassen und den Kern einer Sache herauszuschälen, sowie mit kritischem Verstand und offenem Herzen zu beurteilen. Es ist aber auch eine Tatsache, dass keine maurerische Lehre den Anspruch erhebt, einem Freimaurer die letzte Wahrheit zu enthüllen. Jeder muss selber nach Wissen und Erleuchtung suchen. Die Maurerei weist ihm nur Lichter in der Ferne an, damit er diesen Weg nicht verliert. Jeder Freimaurer muss stets selber auf diesem Weg unterwegs sein. Das bedeutet auch, dass zur reifen freimaurerischen Persönlichkeit auch das Streben nicht nur nach maurerischem, sondern auch nach allgemeinem Wissen gehört. Nur ein Mensch, dessen Wissen auf der Höhe seiner Zeit ist, kann die Welt, in der er lebt, verstehen und das Seine zum harmonischen Zusammenleben der Menschen beitragen. Deshalb verpflichtet sich jeder Freimaurer auch dazu, dass er sich entsprechend seiner intellektuellen und tatsächlichen Möglichkeiten permanent weiterbildet. Dem freimaurerischen Grundwert der Brüderlichkeit entspricht die Pflicht des Freimaurers zur Wahrung der engen Verbindung zu seinen in der Loge mit ihm verbundenen Brüdern. Das setzt den engen und ständigen Kontakt der Angehörigen einer Loge voraus und ist die Begründung dafür, dass für die österreichische Freimaurerei die regelmäßige Logenarbeit und die Anwesenheit der Brüder bei ihr als eine zentrale Verpflichtung des Freimaurers einen so hohen Stellenwert haben. Es ist das die Frucht der Überzeugung, dass ein von der Brüderlichkeit getragenes Verhältnis nur zu jemandem entstehen kann, den man kennt. Kennenlernen kann man aber nur jemanden, zu dem man dauernden persönlichen Kontakt pflegt. Schließlich ergeben sich aus dem von der österreichischen Freimaurerei so hochgehaltenen Prinzip der Verschwiegenheit konkrete Verpflichtungen für den einzelnen Freimaurer. Grundsätzlich gilt: Der Freimaurer hat jede direkte Mitteilung an Außenstehende über Angehörige, Verhältnisse und Vorgänge in der Freimaurerei zu unterlassen. Aber dieser Grundsatz kann natürlich nicht ohne Ausnahmen gelten. Schon gegenüber den Familienangehörigen kann dieses Prinzip nicht eingehalten werden, wobei der gewissenhafte Freimaurer sich allerdings auf Mitteilungen beschränkt, die sich aus dem familiären Zusammenleben als notwendig erweisen. Außerdem bemüht er sich, seine Familienmitglieder zur Verschwiegenheit über das, was sie auf diese Weise über die Freimaurerei erfahren haben, zu veranlassen. Der Maurer kann sich nach gewissenhafter Prüfung auch Personen gegenüber öffnen, deren Aufnahme in die Loge ein Gewinn für den Bund sein könnte. Die Vertraulichkeit solcher Gespräche sollte allerdings gewährleistet sein. Keinesfalls darf aber selbst in solchen vertraulichen Gesprächen die Deckung anderer Freimaurer verletzt werden. Überhaupt steht es jedem Freimaurer nach gewissenhafter Prüfung eventueller Konsequenzen frei, bei Vorliegen zureichender Gründe sich als solcher auszuweisen. Es ist für die Freimaurerei sogar wichtig und notwendig, dass einzelne Brüder im Interesse der Freimaurerei sich öffentlich deklarieren, um rechtliche oder wirtschaftliche Außenbeziehungen wahrzunehmen. Diese Möglichkeit des Bekanntwerdens ist eine Tatsache. Aber auch der Freimaurer, der sich nicht aus einem dieser Gründe deklariert hat, darf sich nicht der Illusion hingeben, dass auf die maurerische Deckung auch wirklich und immer Verlass ist. Geheimhaltung kann aus vielen Gründen eben nur bedingt funktionieren. Die Deckung bildet zwar ein Dach, das einigermaßen Schatten spendet und leidlich gegen Regen, aber nicht gegen die Zugluft schützt. Das kann auch sein Gutes haben. Jeder Freimaurer kann für den Fall des notwendigen oder bloß zufälligen Bekanntwerdens seiner Mitgliedschaft im Bunde, durch welche Umstände auch immer, mit untadeligem Verhalten in Familie, Beruf und Gesellschaft zum Ansehen der Freimaurerei in der Öffentlichkeit beitragen. Überhaupt gilt, die Freimaurerei erfordert ganze Männer. Männer, die es auch ertragen können, wenn ihr masonisches Engagement ohne ihr Zutun öffentlich wird. Die Verpflichtungen, die der Freimaurer eingeht, sind, wie schon gesagt, Wegweiser auf dem Weg zum freimaurerischen Ziel, der reifen Persönlichkeit. Es wäre aber eine Anmaßung, würde ein Freimaurer glauben, er habe darin Vollkommenheit erreicht oder seine Persönlichkeit sei nun vollendet. Das Leben des Freimaurers ist ein permanentes Bemühen um Annäherung. Der Freimaurer geht vom Wissen darum aus, dass sein Arbeiten am Reifen der eigenen Persönlichkeit und für eine bessere Zukunft der Menschheit durch Selbstreflexion und Gemeinschaftsarbeit mit seinen Brüdern bestenfalls asymptotisch ist. Das bedeutet, dass er das Ideal nie erreichen, ihm aber näher kommen kann. Das masonische Denken strebt nicht nach einer Perfektion von Abläufen, die zu einem beliebigen Ziel führen. Es geht ihm um Vollkommenheit und Vollendung im Sinn der Veredelung des Einzelnen und der menschlichen Gesellschaft, etwa so wie Schiller es mit dem Postulatum schreibt: Der Menschheit Würde ist in eure Hand gegeben. Bewahret sie. Sie sinkt mit euch wird sie sich heben. Ganz in diesem Sinn versprechen die Freimaurer einander, wenn sie nach ihren rituellen Zusammenkünften auseinandergehen, die humanitären Werte, die Thema ihrer Zusammenkunft waren, im Leben durch die Tat walten zu lassen. Denn darin soll sich letztlich jede Freimaurerei bewähren, dass die reife Persönlichkeit des Freimaurers ein wertvolles Mitglied der Gesellschaft ist, die, je nach der Reichweite ihrer Wirkungsmöglichkeiten, zu einem harmonischen Zusammenleben der Menschen und damit ein kleineres oder größeres Stück zu einer Welt beiträgt, in der es mehr Humanität und Chancengleichheit gibt, in der kriegerische Konflikte abnehmen und in der die Not weniger wird. Wie der Freimaurer das tut, dafür gibt es keine konkreten Vorgaben. Das gilt im Kleinen wie im Großen. Weder die alten Pflichten noch die Deklaration der Menschenrechte der Vereinten Nationen aus dem Jahr 1948 sagen aus, wie man zu mehr Demokratie, Chancengleichheit oder zum dort verbrieften Recht auf Arbeit wirklich gelangt. Das sind nur Texte, die erst durch jene ethischen Grundsätze mit Leben erfüllt werden, die jeder Freimaurer für sich selbst erarbeitet. Jeder Freimaurer ist verpflichtet, seine persönlichen ethischen Grundsätze nach der Logenarbeit im Leben in die Tat umzusetzen. Zunächst verwirklicht der Freimaurer seine individuellen Konzepte in seinem Beruf, in seiner Familie oder in seinem Freizeitclub. Seine Methode der Weltverbesserung ist ebenso alt wie schwierig. Er soll ganz einfach Vorbild sein. Man wird von ihm verlangen können, dass er ein Gefühl für Solidarität entwickelt und den Armen, Schwachen und Benachteiligten hilft, so gut er kann. Ein Freimaurer hat einmal gesagt, in der Welt fängt der Freimaurer dort an, wo der normale, anständige Mensch aufhört. Ein Freimaurer wird sich aber wohl auch der Mitverantwortung für die öffentlichen Angelegenheiten entziehen können. Die Freimaurerei ist jedoch keine Partei der Aufklärung, die ihre Mitglieder auf Linie bringt, die ihnen vorschreibt, wie sie zu leben haben. Jeder Freimaurer ist für sich selbst verpflichtet, Antworten auf ethische Fragen seiner Zeit für sich persönlich zu erarbeiten. Und es gibt eben keine Patentrezepte für die Lösung der großen und aktuellen Probleme. Dennoch, oder vielleicht gerade darum, hat der Freimaurer Gotthold Ephraim Lessing dies in den Freimäurergesprächen folgendermaßen ausgedrückt: Genug, ich denke mir nun aus deinen Reden die Freimäurer als Leute, die es freiwillig über sich genommen haben, den unvermeidlichen Übeln des Staates entgegenzuarbeiten. Der Weg in die Loge. Um dem freimaurerischen Programm der Persönlichkeitsentwicklung eine Chance zu geben, ist es als Gemeinschaftsprojekt konzipiert. Denn der Mensch, dieses Zoon Politikon, lebt in der Gemeinschaft mit anderen. Und er braucht diese Gemeinschaft als Stütze, als Resonanzkörper und nicht zuletzt als Ort der Einübung und Bewährung. Zweck der Loge ist es, zur Äußeren eine Gegenwelt aufzubauen, in der ein anderes, sozialeres, menschenfreundlicheres Klima herrscht. Das Ambiente dieser Gegenwelt soll dem Freimaurer dabei helfen, sich seinem persönlichen Entwicklungsziel anzunähern, sich in Denken und Verhalten auf die reife Persönlichkeit hin zu entwickeln. Dieser Ort ist die Loge. Und deshalb ist die Loge das zentrale Element der Freimaurerei, ohne dass sie nicht gedacht werden kann. Und weil die Freimaurerei ein auf Gemeinschaft aufgebautes Programm ist, ist die Loge gleichzeitig auch ein Übungsprogramm für einen erwachsenen Umgang mit dem Zusammenleben in Gemeinschaften überhaupt. Emotionale Zuwendung zum und Bemühen um Verständnis für den Nächsten, in der Sprache der Freimaurer Brüderlichkeit genannt, stellt neben Humanität und Toleranz das dritte essentielle Element der Freimaurerei dar. Die Loge bildet den Ort ihrer Einübung und eines von der Brüderlichkeit bestimmten Umganges miteinander. Das dadurch geschaffene Klima ist die Voraussetzung für die Entwicklung des Freimaurers zu sozialem Verhalten und sozialer Verantwortung. Gelingt das, entsteht damit ein Verpflichtungsgefühl gegenüber einzelnen Mitmenschen, aber auch gegenüber der menschlichen Gesellschaft insgesamt. Damit wird in der Loge gepflegte Brüderlichkeit zu einer besonderen Qualität freimaurerischen Denkens, Fühlens und Handelns, zum Bestimmenden in den zwischenmenschlichen Beziehungen des Freimaurers und zur Grundlage für ein friedliches Zusammenleben der Menschen. Ob die Loge das tatsächlich leisten kann, hängt wesentlich vom Freimaurer selbst ab. Die Loge ist die hohe Schule, in der sich Männer dem Ziel ihrer Persönlichkeitsentwicklung unterordnen sollen. Ein Ziel, das mit der Aufforderung »Werde der, der du sein könntest« umrissen werden kann. Damit der Kandidat auch eine vernünftige Chance hat, muss er, wenn er sich dem unterziehen und Freimaurer werden will, persönliche Voraussetzungen dafür mitbringen. Die Freimaurer sehen die Aufnahme eines Suchenden, so wird ein Bewerber genannt, als Initiation in eine Gesinnungsgemeinschaft, einen ethischen Lebensbund an, dem man lebenslang angehört. Jede Loge möchte deshalb sicher sein, dass ein neues Mitglied tatsächlich ernstlich bereit ist, an der Verwirklichung der freimaurerischen Ideale mitzuarbeiten. Das Weltbild eines neuen Mitglieds soll ausreichende Berührungspunkte mit dem seit fast 300 Jahren tradierten Wertebild der weltweiten Freimaurerei aufweisen. Deshalb ist, während die Aufnahme in einen Verein häufig in sehr einfacher Weise durch schlichte Erklärung des Beitritts erfolgt, dies keine Zugangsmöglichkeit zu einer Freimaurerloge. Von einem Suchenden wird erwartet, dass er bereit ist, Verpflichtungen auf sich zu nehmen und regelmäßig an den Zusammenkünften seiner Loge, den Arbeiten seiner Loge, teilzunehmen. Es muss ihm klar sein, dass die Freimaurerei ihre Werte in diesen Arbeiten durch Rituale unter Benutzung einer überkommenen Symbolik darstellt. Eine wichtige Voraussetzung für die Aufnahme eines Suchenden in eine Freimaurerloge besteht auch darin, ein aufrichtiger, integrer Mensch zu sein, ein freier Mann von gutem Ruf. Dieser Begriff stammt noch aus Zeiten der Sklaverei, Schuldknechtschaft und Leibeigenschaft. Er besagt, dass man sein eigener Herr sein muss, der frei über sich entscheiden kann und der ein geachteter Mitbürger unter seinesgleichen ist. Frei bedeutet dabei heute vor allem die innere Freiheit des Bewerbers und dass er zu eigenverantwortlichen Entscheidungen auch fähig ist. Freimaurer möchten in sich Vernunft und Gefühl miteinander in Einklang bringen. Sie wollen offen sein und durch Selbstdisziplin, Zurückhaltung und Bescheidenheit das Vertrauen des anderen gewinnen. Auch das wird von einem Suchenden erwartet. Und nicht zuletzt zeigt ein Suchender, der Freimaurer werden will, seine Eignung dazu auch dadurch, dass er sich schon jetzt in seinem persönlichen Umfeld aktiv für Humanität, Toleranz und Solidarität einsetzt. Wer sich also mit dem Gedanken trägt, dem Bund der Freimaurer beizutreten, muss sich darüber klar sein, dass dieser Schritt eine persönliche Herausforderung ist und ernste Anforderungen an ihn stellt. Über das alles versucht sich die Loge ein Bild zu machen, bevor sie über die Aufnahme entscheidet. Zu diesem Zweck werden mit dem Suchenden ausführliche Gespräche geführt und auch sonst versucht man herauszufinden, ob damit zu rechnen ist, dass der Kandidat die Anforderungen der Freimaurerei erfüllen kann und will. Deshalb ist es ein Aufnahmeerfordernis, dass ein Freimaurer, der sich davon überzeugt hat, dass der Suchende den Voraussetzungen für eine Aufnahme entspricht, die Bürgschaft für ihn übernimmt. Über die Vermittlung des Bürgen kann der Anwärter dann ein schriftliches Aufnahmeansuchen an dessen Loge richten. Es gibt aber auch Suchende, die weder von einem Freimaurer angesprochen worden sind, noch von sich aus Kontakt zu einem gefunden haben, sondern etwas über die Freimaurerei in Büchern gelesen, im Internet entdeckt oder anderweitig erfahren haben. Diesem steht die Möglichkeit offen, sich über den Weg der Aufnahme, der für Sie in Betracht kommt, in der Kanzlei der Großloge von Österreich oder durch das Freimaurermuseum im Schloss Rosenau im Waldviertel in Niederösterreich zu informieren. Beide Einrichtungen stehen im Telefonbuch, sie sind telefonisch, schriftlich oder über Fax und E-Mail zu erreichen. Über die Aufnahme entscheidet die Loge in geheimer Abstimmung. Es liegt auf der Hand, dass dieses Verfahren längere Zeit, Monate, manchmal sogar Jahre in Anspruch nimmt. Aber auch Geduld ist eine Tugend, die dem Freimaurer wohl ansteht. Die Aufnahme selbst findet in einer feierlichen Form statt, an der alle Brüder der Loge teilnehmen. Aber der nunmehr neu Aufgenommene ist noch lange kein Freimaurer. Und je länger sich der Freimaurer mit dem freimaurerischen Denken und Fühlen auseinandersetzt, je tiefer er in ihre Weisheiten eindringt, umso mehr wird ihm bewusst, dass er ein Leben lang ein Suchender bleiben wird. Die Rahmenbedingungen, die die Loge dafür bietet, sollen ihm dabei eine Hilfe sein. Rituale und Symbole. Das Menschenbild der Freimaurerei wird nicht allein vom Verstand definiert. Deshalb versteht sich die Loge als aufklärerischer Mysterienbund. Der scheinbare Widerspruch, der in den Begriffen Aufklärung und Mysterien liegt, entspricht jedoch den zwei verschiedenen Bewusstseinsebenen des Menschen. Im sich ergänzenden Nebeneinander von traditionellem Ritual und einem gegenwartsbezogenen Handlungsauftrag im Sinne humanistischer Ideale verbinden sich sinnfällige Bedürfnisse. Denn der vom Gefühl initiierte Impuls ist für den Menschen ebenso wichtig wie die rationale Erkenntnis. Die freimaurerische Gegenwelt herzustellen und sinnfällig zu machen, ist der Sinn der besonderen Symbolik der Freimaurerei, der Ausstattung ihrer Versammlungsräume, ihrer Sprache und ihrer Werkzeuge. Darin liegt die Bedeutung von Symbolen und Ritualen. Und weil diese für die Freimaurerei von besonderer Wichtigkeit sind, soll über sie etwas ausführlicher gesprochen werden. Unter einem Ritual versteht man einen feierlichen Handlungsablauf nach genau festgelegten Regeln, der auf gleiche Weise beliebig oft wiederholt werden kann. Dieser ermöglicht, dass jedes Mitglied der Gemeinschaft, die das Ritual zelebriert, dessen Ablauf und Zweck kennt, wiedererkennt und daher keine Erklärungen benötigt, um daran teilzunehmen. Das gemeinsame Wissen um ein Ritual verbindet so die Einzelnen zu einer Gemeinschaft und vermittelt ein Gefühl von Stabilität und Sicherheit. Rituale folgen in ihrer Wiederholung grundlegenden Prinzipien des menschlichen Lebens. Ihr Inhalt wird mit der Zeit selbstverständlich und dringt ins Unbewusste ein. Die regelmäßige Teilnahme am rituellen Geschehen ermöglicht es, Details in ihrer tieferen Bedeutung zu verstehen, eine persönliche Deutung dafür zu finden und Erkenntnisse darüber zu gewinnen, die für die eigene Entwicklung wesentlich sein können. Nur derjenige wird ein Ritual ganz begreifen, der es innerlich mitvollzieht. Ihre Wirkung beziehen Rituale daraus, dass die Wiederholung ein überall verbreitetes Element des menschlichen Lebens ist. Unser tägliches Leben ist keine linear fortschreitende Bewegung, sondern wird von mehr oder weniger regelmäßigen Wiederholungen, Herzschlag und Atmung, Tag und Nacht, Arbeit und Erholung, bestimmt. Aber auch die Jahreszeiten mögen dafür als Beispiele dienen, ebenso die im Jahreslauf zu verschiedenen Anlässen begangenen privaten, öffentlichen und religiösen Feste und Gedenktage. Beinahe alles ist Wiederholung. Das Lernen, die Liebe, die Religion, die Musik, aber auch der Gebrauch von Werkzeugen. Rituale werden sowohl im öffentlichen als auch im privaten praktiziert. Über die bei Siegerehrungen, Ordensverleihungen, Angelobungen, Gottesdiensten und Begräbnissen abgehaltenen Rituale hat wohl jeder seine Vorstellungen. Die Abläufe bei Geburtstagsfeiern, Gedenktagen oder Verwandtenbesuchen sind zwar individuell sehr unterschiedlich gestaltet, enthalten aber dennoch meistens ganz bestimmte symbolische Elemente. Symbole sind sinnlich wahrnehmbare, äußere Zeichen für Ideen oder Vorstellungen. Das Wort Symbol stammt aus dem Altgriechischen. Das Zeitwort Symbalein bedeutet zusammenfügen und kommt aus dem im antiken Griechenland verbreiteten Brauch der Gastfreundschaft, die in feierlich-ritueller Form geschlossen wurde. Dabei wurden Holztäfelchen in zwei unregelmäßig geformte Stücke gebrochen, die als Ausweis des abgeschlossenen Bundes dienten. Kam man selbst oder ein Familienangehöriger in diese Stadt des Gastfreundes, dann zeigte man dem Tafelteil vor, der mit dem anderen, beim Gastgeber verbliebenen Teil, zusammenpasste. Das Zusammenfügen der beiden Teile bestätigte und erneuerte den alten Freundschaftsbund in unmissverständlicher und auch emotional berührender Weise. Damit war aus dem Zusammengefügten das geworden, was wir heute unter einem Symbol verstehen. Mit jedem Gegenstand, jeder Handlung, aber auch mit einzelnen Worten oder ganzen Sätzen können nach entsprechender Widmung der Beteiligten symbolische Inhalte verbunden sein. So kann ein schwarz ausgemalter Raum als Symbol für das Dunkel an sich dienen, für Unwissen oder den Tod, aus dem neues Leben entsteht. Ein Orden macht die Wertschätzung sichtbar, die der Geehrte erfahren hat. Der Ehering gemahnt an das bei der Hochzeit gegebene Versprechen. Eine Farbe stellt mitunter eine bestimmte politische Einstellung dar. Alles kann, aber nichts muss Symbol sein. Als Träger von Bedeutungsinhalten bedürfen sie entsprechender Anerkennung der Beteiligten, wobei diese nicht nur intellektuell, sondern vor allem emotional bedingt ist. Die Wirkung auf die Psyche, die ein Symbol entfaltet, macht sein Wesen aus. Symbole sind nicht einfach Zeichen, die man vereinbart hat und deren Inhalt genau angegeben werden könnte. Symbole komprimieren gleichsam komplexe Grundgegebenheiten der Welt und des Lebens und drücken sie in einer Weise aus, die Sinne, das Gefühl, das ästhetische Empfinden anspricht. Wenn man sich mit ihnen beschäftigt, haben sie eine sehr konkrete, persönlich verpflichtende Aussage. Sie ergänzen die rationale Analyse, die zu immer größerer Abstraktion neigt und die Gefahr in sich birgt, über Humanität schlechthin den einzelnen Menschen zu vergessen. Das Instrumentarium von Symbol und Ritual bezieht den Menschen umfassend ein. Es berücksichtigt, dass er auch fühlender, schauender, hörender ist. Diese Seiten werden in den Logen durch Worte, Zeichen, Objekte und Geräusche angesprochen, die die Freimaurerei aus dem Leben in den mittelalterlichen Dombauhütten übernommen hat und die in ihrer symbolischen Deutung den Freimaurer einstimmen auf das Programm alternativen Verhaltens, zu dem die Freimaurerei hinführen soll. Wegen der Bedeutung der Dombauhütten für die Freimaurerei sollen sie im Folgenden etwas ausführlicher beschrieben werden. Die mittelalterlichen Bauhütten. Voraussetzung für die Errichtung der gotischen Kathedralen war die Kenntnis der Geometrie, die in den Bauhütten gelehrt und praktiziert wurde. Die dabei angewendeten Regeln, Proportionen und mathematischen Figuren wurden auch theologisch ausgelegt. Daher war den Steinmetzen die Beschäftigung mit der Bibel gestattet, was sonst dem Klerus vorbehalten blieb. Aus der Verknüpfung der Zahlen und Formen mit biblischen Inhalten entwickelte sich eine Symbolik, die geheim gehalten und durch bestimmte, nur mündlich weitergegebene Erkennungszeichen geschützt wurde. Dadurch sollten Missverständnisse und Missbrauch verhindert werden. Die Anwendung der Lehren und Erkenntnisse war auch nur einer kleinen Elite zugänglich. So musste schon der Lehrling geloben, Gruß, Wort und Handgriff als Geheimnisse zu wahren. Die Steinmetze und ihre Bauhütten unterstanden nicht dem Zunftzwang der Landesherren und Städte und konnten daher überall tätig werden. Alle Mitglieder waren gleichberechtigte Gesellen unter der Leitung eines Meisters, die einander ohne Rangunterschiede Brüder nannten. Lehrlinge unterstanden bis zu ihrer Freisprechung der Erziehungsgewalt des Meisters. Sie wurden im richtigen Gebrauch der ihnen anvertrauten Werkzeuge unterrichtet und zum achtsamen Umgang mit den zu bearbeitenden Werkstücken verpflichtet. Die Belehrungen beschränkten sich jedoch nicht auf die handwerklichen Fähigkeiten, sondern umfassten auch moralische Unterweisungen zur Entwicklung der Persönlichkeit. Dafür wurden die auch sonst zur Arbeit genutzten Geräte verwendet und mit speziellen zusätzlichen Deutungen versehen. Danach hatten die Lehrlinge das Gelöbnis abzulegen, nichts von dem, was sie von den Gebräuchen der Bruderschaft erfahren hatten oder noch erfahren würden, jemals auf irgendeine Weise bekannt zu machen. Weiters hatten sie zu geloben, ihren Brüdern alle Zeit nach Kräften beizustehen und deren Ruf gegen Verleumdungen zu verteidigen. Sie mussten auch ein Bekenntnis zur Beachtung der Landesgesetze und der Hüttenordnung abgeben. Erst danach konnten sie als Mitglieder der Bauhütte aufgenommen werden. Zumeist lagen die Bauhütten in unmittelbarer Nähe des Dombaues. Sie besaßen die Form eines länglichen Vierecks mit nach West-Ost ausgerichteten Schmalseiten. Der Meister hatte als Leiter der Bruderschaft seinen Platz im Osten der Bauhütte. Bei der Leitung der Arbeit wurde er meist von einem Aufseher unterstützt, der auch Parlier genannt wurde. Davon leitet sich die heute gebräuchliche Bezeichnung Polier für einen erfahrenen Bauführer ab. Dessen Platz befand sich nahe dem Eingang der Bauhütte im Westen, weil er auch für die Zutrittskontrolle zum Schutz der Hüttengeheimnisse zuständig war. Der Parlier wurde durch freie Wahl der Bruderschaft in sein Amt gewählt, während die Bestellung des Meisters häufig durch den jeweiligen Auftraggeber des Dombaues erfolgte. Zur Aufrechterhaltung der Ordnung in der Bauhütte hatte er als Aufseher einen Hammer, der mit einem Doppelknauf als Symbol seiner Autorität versehen war, ähnlich dem Hammer, der heute bei Versteigerungen vom Auktionator gebraucht wird. Der Parlier rief bei Bedarf und nach Anordnung des Meisters die Brüder mit Hammerschlägen in einem ganz bestimmten Rhythmus zur Ordnung. Als Sprecher der Bruderschaft hatte er als einziger das Recht, Anordnungen des Meisters diesem gegenüber in Frage zu stellen. Die Plätze der Gesellen befanden sich im Süden der Bauhütte, wo das meiste Licht die Arbeitersteinmetze bei ihrer künstlerischen Bearbeitung der Steine begünstigte. Die Lehrlinge arbeiteten im Norden, wo auch die Wandergesellen werkten. Diese hatten zwar ihre Lehrzeit absolviert und waren freigesprochen, sie sollten aber vor Aufnahme in die Bauhütte bei anderen Meistern Gelerntes erproben und neues Wissen mit auf den Weg nehmen. Wenn ein arbeitssuchender Wandergeselle eine Bauhütte betreten wollte, hatte er im rituell vorgeschriebenen Rhythmus an die Pforte zu klopfen. Dort wurde er vom Parlier nach den Erkennungszeichen und seinem Begehren gefragt. Nach erfolgter Antwort stimmte die versammelte Bruderschaft darüber ab, ob der Wandergeselle in die Bauhütte eintreten durfte. Ehe ihm dies gestattet wurde, mussten die Bauzeichnungen abgedeckt und die Werkzeuge sorgfältig verwahrt werden. Nach Öffnung der Türe hatte der Geselle die vom Ritual bestimmte Haltung einzunehmen, Schritte in bestimmter Form zu absolvieren und vom Meister gestellte Fragen zu beantworten. Im Zentrum der Bauhütte befanden sich die Werkzeuge, deren richtiger Gebrauch am Material den Lehrlingen beigebracht wurde. Dort war auch der Platz der von Kerzen beleuchteten Bruderlade. Darin wurden die Hüttenordnung, das Register der Steinmetzzeichen und das Vermögen der Bauhütte verwahrt. Die Bauhütten waren nicht nur Arbeitsplätze, sondern dienten auch der Abhaltung von Gerichtstagen nach der Hüttenordnung und wurden für Versammlungen der Bruderschaft verwendet. Häufig fanden dort gesellige Festlichkeiten in Anwesenheit von Familienangehörigen und Freunden statt. Aus England wird berichtet, dass auch Kolloquien über philosophische und geistliche Themen abgehalten wurden, an denen Adelige, Geistliche und Gelehrte als Gäste teilnahmen. Diese waren, nachdem der Bau der großen Kathedralen zum Erliegen gekommen war, als Grundbesitzer vielfach Auftraggeber der Bauvorhaben und wollten ihre Vorstellungen in die Planung einbringen. Jene intellektuell hochstehenden Gespräche einer geistigen Elite fanden regen Zuspruch auch von Personen, die kein unmittelbares Interesse am aktuellen Bauprojekt hegten. Weil dabei die Offenlegung geheim gehaltener Informationen über Bauplanung und Bauausführung vor Nichtmitgliedern nötig wurde, sahen sich einige Bauhütten veranlasst, die Teilnehmer der Kolloquien als Ehrenmitglieder aufzunehmen. Diese wurden als angenommene Brüder bezeichnet. Das hohe gesellschaftliche Ansehen des Handwerks der Steinmetze gründet sich auf seine Bauwerke, dem sozial verantwortungsvollen Umgang der Bruderschaft mit dem einzelnen Bruder und dessen Angehörigen sowie die Freiheit der Steinmetze von den städtischen Zunftordnungen. Unter den Steinmetzen herrschte ein starkes Zusammengehörigkeitsgefühl, das über die Hüttenordnungen zur Schaffung sozialer Netze führte. So konnte ein aus Altersgründen oder wegen Krankheit nicht mehr arbeitsfähiger Bruder mit der Unterstützung der Bruderschaft rechnen. Er wusste aber auch, dass seine Ehefrau, die als Schwester bezeichnet wurde, im Notfall Anspruch auf Hilfe hatte. Zu diesem Zweck wurde dem Bruder bei der Aufnahme ein paar Frauenhandschuhe mit der Aufforderung übergeben, diese an die Frau weiterzureichen, die seinem Herzen am nächsten steht, damit sie sich erforderlichenfalls damit ausweisen könne. Das freimaurerische Ritual. Die Freimaurerei knüpft in ihrer Symbolik an Gegebenheiten der mittelalterlichen Bauhütten an. Sie benutzt für ihre Gemeinschaft und ihre Ideen das Bild der mittelalterlichen Bauleute, ihrer Bräuche, ihrer Werkzeuge und ihrer Arbeit an den Dombauhütten und deutet sie für den Zweck der Freimaurerei symbolisch um. Freimaurer bezeichnen sich so, weil sie als freie Männer am Tempel der allgemeinen Menschenliebe bauen. Diesem Bau dienen die wöchentlichen, da und dort auch 14-täglichen, durch Rituale gehaltenen Zusammenkünfte der Logen, die nicht allgemein zugänglich sind. Sie finden in abgeschlossenen, besonders ausgestatteten Räumen statt und werden als Logenarbeit bezeichnet. Was immer man bei einer Logenarbeit sehen, hören und erfahren kann, besitzt symbolische Bedeutung. Das rituelle Erlebnis des Einzelnen kommt durch die Wirksamkeit der dabei verwendeten Symbole zustande. Diese symbolischen Gegenstände, Handlungen und Redewendungen sollen den Freimaurern dabei helfen, Hinweise für Selbsterkenntnis, Selbstbeherrschung und Selbstveredelung zu erhalten und sie zu geistiger Arbeit anregen. Die als Symbole verwendeten Werkzeuge sollen ihm durch entsprechende Deutung eine Anleitung dazu sein, ein sittlich-moralisch gerechtes Leben zu führen. Dabei werden zwar grundsätzliche Aspekte der verwendeten Symbole erklärt, doch reicht die rein intellektuelle Erfassung nicht aus. Der Freimaurer hat danach zu streben, den Sinngehalt auch selbst emotional zu erkennen, eigene, für sein Leben relevante Deutungen zu finden und diese auch anzuwenden. Welche Lehren der Einzelne letztlich für sich daraus zieht, bleibt ihm selbst überlassen. Die Großloge von Österreich legt die Rituale fest, nach denen Freimaurer ihre Logenarbeit zu gestalten haben. Diese Rituale stammen von Friedrich Ludwig Schröder, sind seit dem Jahr 1801 in Gebrauch und wurden seither behutsam in unwesentlichen Teilen gekürzt und vereinfacht. Die freimaurerischen Rituale sind immer wieder in zahlreichen Publikationen in die Öffentlichkeit gebracht worden. Abgesehen davon, dass sie aus den Bauhütten der Steinmetze stammen, weiß man manchmal auch, dass sie Elemente der antiken Mysterienbünde enthalten. Auch ist ihr Einfluss auf die Gestaltung der Oper »Die Zauberflöte« allgemein bekannt, deren Komponist und Librettist, Mozart und Schikaneder, ebenfalls Freimaurer waren. Aber theoretisches Wissen wirkt nur auf der Ebene des Verstandes und kann nicht das wesentliche Gefühlserlebnis eines Rituals vermitteln. Kein erzählter, gehörter oder nachgelesener Bericht ist imstande, das eigene Erleben zu ersetzen. Deshalb kann, nach der Überzeugung der Freimaurer, das Geheimnis der Freimaurerei, diese Wirkung, die vom Erlebnis der Aufnahme und des Rituals ausgeht, weder mitgeteilt noch verraten werden. Das Baustück. Als Kind des Aufklärungszeitalters waren für die Freimaurerei Wissen und Bildung stets ein wichtiger Aspekt des freimaurerischen Menschenbildes. Aber während in der Regel von den Freimaurern in anderen Ländern vorwiegend nur rituelle Festarbeiten zu bestimmten Anlässen sowie Instruktionsarbeiten, vor allem zur Erklärung und Erläuterung der Symbole, Zeremonien und Gebräuche veranstaltet werden, sieht die österreichische Freimaurerei in den regelmäßig durchgeführten rituellen Arbeiten der Logen Sachvorträge, Baustücke oder Bauzeichnungen genannt, vor. Diese Besonderheit geht auf den namhaften Naturwissenschaftler, Montanisten und Mineralogen Ignaz von Born, eine der Zentralfiguren der österreichischen Freimaurerei des 18. Jahrhunderts, zurück. Ignaz von Born führte in seiner Loge Zur wahren Eintracht in Wien Übungslogen mit Baustücken ein, die nicht nur wie bisher in den gewöhnlichen Instruktionslogen die Gesetze, Gebräuche und Zeremonien der Freimaurer in rituell vorgegebenen, formelhaften Fragen und Antworten behandelten. Einmal im Monat sollten in diesen Baustücken auch Fragen der freien Künste, der Moral, der Naturlehre im weitesten Sinn sowie der Mathematik möglichst gründlich aus der Sicht der damals modern gewordenen Aufklärungsgedanken behandelt werden. Friedrich Ludwig Schröder, der diese Neuerung in der Loge zur wahren Eintracht kennengelernt hatte, übernahm sie für seine Ritualfassung. Der Freimaurer Goethe schrieb darüber, dass sie symbolisch als Leitfaden zur sittlichen Freiheit und Bruderliebe von der Geburt bis zum Tode dem denkenden Menschen helfend und warnend zur Seite stehen könnten. Die Praxis der Logenarbeit mit Baustücken gab es im 18. Jahrhundert nur kurz. Sie verschwand zunächst mit der österreichischen Freimaurerei überhaupt. Aber die Idee lebte fort. Und mit der Wiederherstellung der Freimaurerei in Österreich wurde auch das Baustück wieder zu einem essentiellen Bestandteil der Logenarbeit. Heute gehören in den österreichischen Logen die Baustücke zur ständigen Praxis. Freilich sollen Baustücke nicht Vorträge zu beliebigen Themen sein. Sinnvollerweise sind es Baustücke zu freimaurerischen Themen im engeren Sinn, die zur Festigung und Vertiefung der Lebenserfahrung dienen, die in den Symbolen und Ritualen der Freimaurerei verborgen liegen und die freimaurerischen Grundwerte erklären. Hier lernen die Zuhörer Grundelemente freimaurerischen Denkens und Handelns. Sie sind auch die Grundelemente zum Verstehen des Logenlebens. Weiters Baustücke zu einem anderen Thema von allgemeinem Interesse, sei es historisch, philosophisch, psychologisch oder freimaurerisch im weiteren Sinn. Sie sind auf das maurerische Menschenbild und die maurerischen Grundwerte bezogen und zielen etwa auf die Wissenserweiterung oder Ähnliches ab. Darüber hinaus gibt es persönliche Baustücke, die das Leben des Vortragenden behandeln oder Schilderungen seiner individuellen Erfahrungen und Einsichten, die vielleicht sogar einen Einblick in die persönliche Gefühlswelt des Einzelnen geben. Dazu gehören auch Baustücke, Selbstzeichnungen genannt, in denen vor allem jene Freimaurer, die am Anfang ihres freimaurerischen Lebens stehen, über Ereignisse und Vorkommnisse berichten sollen, die für ihr bisheriges Leben prägend waren. Hier lernen die Zuhörer den Bruder kennen und die Welt mit seinen Augen zu sehen. Und so mancher denkt vielleicht, dadurch angeregt, über sein eigenes Leben nach. Vertieft wird das jeweilige Thema im anschließenden brüderlichen Gespräch. Kaum woanders gibt es die Chance zu einem so reichhaltigen und unterschiedlichen Erfahrungsaustausch wie in einer Loge. Die Logenangehörigen kommen aus den verschiedensten Berufen, haben differenziertes Wissen sowie unterschiedliche Bildung und verfügen über mannigfaltige Erfahrungen. Wenn das brüderliche Gespräch richtig geführt wird, kann jeder von jedem lernen, der Zuhörer genauso wie der Vortragende. Die Bedeutung des brüderlichen Gesprächs geht über den Zweck, Wissen und Einsichten zu vermitteln, hinaus. Indem es zum Diskurs aufruft, verpflichtet es auch zur Auseinandersetzung mit dem Thema und den Diskussionspartnern. Im brüderlichen Geist und mit Engagement geführt, trägt es nicht nur zur Wissenserweiterung aller Beteiligten, sondern auch zu einem kulturellen Umgang miteinander bei. Es muss offen und ehrlich sein, von Vernunft, Toleranz und Zuwendung geleitet. Im Sinne des kommunikativen Handelns von Jürgen Habermas geht es dabei um eine Gesprächskultur, die die eigentliche Grundlage menschlichen und sozialen Verhaltens darstellt. Gerade Freimaurer bemühen sich um eine gemeinsame Sprache, die zusammenführt, ohne den Abstand zu beseitigen, die verbindet, ohne Verschiedenes gleichmachen zu wollen und die das Gemeinsame kenntlich macht, aber dem anderen sein Anderssein lässt. Wie wichtig der österreichischen Freimaurerei Fragen des Wissens, der Bildung und der intellektuellen Auseinandersetzung sind, geht im Übrigen auch daraus hervor, dass sie in der Freimaurerakademie der Großloge von Österreich eine eigene Bildungseinrichtung unterhält. Sie hat die Aufgabe, durch Publikationen und Veranstaltungen verschiedener Art das Wissen und Denken in der österreichischen Freimaurerei zu fördern und das Wissen der Zeit für die freimaurerische Arbeit des einzelnen Freimaurers nutzbar zu machen, damit dieser den gewaltigen Wandel in der Gesellschaft von heute besser verstehen lernt. Die Akademie versucht, die aktuellen Bildungsfragen aus einem maurerischen Menschenverständnis heraus kritisch zu prüfen und im Lichte der freimaurerischen Gedankenwelt und auf dem Boden der ethischen Grundwerte der Freimaurerei zu reflektieren. Ihr Ziel ist die Vertiefung der geistigen Grundlagen der Freimaurerei, die kritische Auseinandersetzung mit für Freimaurer wichtigen Gegenwartsfragen und die Erarbeitung von Zukunftsperspektiven aus freimaurerischer Sichtweise. Zu diesem Zweck strebt sie danach, mit qualitätsvollen Veranstaltungen über den Wissensstand unserer Zeit den Brüdern wichtige Zeitfragen näher zu bringen. Durch dieses Angebot sollen die geistigen und intellektuellen Kapazitäten der Kette angesprochen, sowie das fundierte Wissen und die reichhaltige Erfahrung der Freimaurerei für die Brüder nutzbar gemacht werden. Freimaurerei und Religion. Für eine Wertegemeinschaft wie die Freimaurer ist ein Grundkonsens notwendig. Ein Wertekanon also, dem Freimaurer aller Kulturen und Glaubensrichtungen ohne Vorbehalt zustimmen können. Die alten Pflichten tragen dem Rechnung, wenn sie den Freimaurer nur zu der Religion verpflichten, in der alle Menschen übereinstimmen. Jedem aber seine besonderen Überzeugungen belassen. Und diese allgemeinsame Religion, sagen die alten Pflichten, heißt, gute und redliche Männer zu sein, Männer von Ehre und Rechtschaffenheit, durch welche Glaubensbekenntnisse und Anschauungen sie auch unterschieden sein mögen. Neutralität in Fragen der Religion und Respekt gegenüber den persönlichen Überzeugungen der einzelnen Freimaurer hinsichtlich der letzten Dinge sind Wesenselemente der österreichischen Freimaurerei. Daran ändert auch nichts, dass in den Logen die Arbeiten in Ehrfurcht vor dem großen Baumeister eröffnet und geschlossen werden. Die Anrufung des großen Baumeisters, ebenso wie der Brauch vor dem Heiligen Buch, der Bibel, im österreichischen Freimaurerritual als das Symbol der heiligen Überlieferung bezeichnet, das maurerische Gelöbnis abzulegen, hat Tradition und verleiht dem Ritual dramaturgisches Pathos. Das Ritual der Großloge von Österreich umschreibt den großen Baumeister aller Welten als Symbol für die schöpferische, uns Menschen unerforschliche Wesenheit im Mittelpunkt des Kreislaufes, um den sich alles Leben bewegt. Dem einzelnen Freimaurer bleibt es unbenommen, unter der Metapher des großen Baumeisters die dem All innewohnende schöpferische Energie, ein höchstes Wesen, das die Welt lenkt, oder auch einen persönlichen Gott zu verstehen. Freimaurer sollten gegenüber der großartigen Unfassbarkeit der Schöpfung demütig ihre Ehrfurcht bekennen. Dann ist er auch nicht der einfältige Atheist, von dem die alten Pflichten sprechen. Damit sollte es aber sein Bewenden haben. Jedes Mehr ist zu viel. Die Distanz zu christlichen Glaubensinhalten ist notwendig, nicht nur, weil die Freimaurerei keine christliche Sekte ist, keine Religion sein will und der maurerische Wertekanon keines religiösen Drüberstreuens bedarf, sondern auch, weil sie offen sein will für alle Menschen, die mit am Tempel der allgemeinen Menschenliebe bauen wollen. Christen, Juden, Muslime, Buddhisten, Hindus, Animisten, Agnostiker, ohne Unterschied von sozialer Stellung, Hautfarbe und Nationalität, sofern sie Toleranz, Demokratie und Menschenrechte bejahen. Suchende mit unterschiedlichsten metaphysischen Vorstellungen kommen auf die Freimaurerei zu. Die darf sie nicht mit einer christlich adaptierten Dogmatik irritieren, so wie sie Suchende, die einem fundamentalistischen, religiösen oder politischen Weltbild anhängen, von einem Eintritt in den Bund abhalten muss, weil Toleranz Intoleranz nicht akzeptieren kann. Religionen gehören zur sozialen Landschaft. Sie stellen wichtige soziale Institutionen dar. Sie geben vielen Menschen Vorgaben für ethisches Verhalten, Zuversicht, Trost und Hilfe in der Bedrängnis und, was nicht unwesentlich ist, Heilsgewissheit. Die Freimaurerei darf niemanden diesen Glauben nehmen. Sie ist aber auch nicht legitimiert, sich solche Glaubensinhalte anzueignen und Maurer darauf festzulegen. Die Großloge von Österreich hat aus Anerkennung des religiösen Bedürfnisses auch vieler Freimaurer und mit hohem Respekt für die Verantwortung gegenüber der Weltfreimaurerei dieser Situation Rechnung getragen und in den allgemeinen freimaurerischen Grundsätzen der Konstitution festgelegt: Der Bund der Freimaurer verlangt von seinen Mitgliedern kein bestimmtes Glaubensbekenntnis. Er achtet jede ehrliche Überzeugung und verwirft die Verfolgung Andersdenkender. Vom Standpunkt der österreichischen Freimaurerei gibt es also kein Problem mit der Religion. Historisch gesehen ist dieses Verhältnis freilich nicht unbelastet. Im europäischen Kulturkreis war es vor allem die katholische Kirche, die in der Weltsicht der Freimaurerei eine vermeintliche spirituelle Konkurrenz gesehen hat. Der Einfluss der Großloge von England auf die kontinentale Freimaurerei weckte bald das Misstrauen des Vatikans, vor allem wegen der in der englischen Maurerei sich manifestierenden deistischen Denkweisen. Das hat 1738 zur Bulle in Eminenti und in der Folge zu 17 weiteren Verurteilungen der Freimaurerei geführt. Dass es Freimaurer waren, die wesentlich dazu beigetragen haben, den Ideen der Aufklärung zum Durchbruch zu verhelfen, wodurch die spirituelle und damit auch die politische Bedeutung der römischen Kirche maßgeblich zurückgedrängt wurde, hat man den Freimaurern lange nicht verzeihen können. Die Exkommunikation der Freimaurer war noch 1917 in die Kodifikation des Kirchenrechts, den Codex Juris Canonici, übernommen worden. Ein fast 25 Jahre andauernder Dialog zwischen katholischer Kirche und Vertretern der Großloge von Österreich, auf Initiative von Franz Kardinal König zustande gekommen und vom Deputierten, das heißt stellvertretenden Großmeister Kurt Barisch, mit großem Einfühlungsvermögen, ausdauernd und konsequent geführt, hat eine Entspannung im Verhältnis zwischen katholischer Kirche und Freimaurerei möglich gemacht. Als Ausdruck dieses neuen Verhältnisses wurden 1983 im Zuge der Neukodifizierung die Bestimmungen über die Exkommunikation der Freimaurer im Codex Juris Canonici gestrichen. Trotz einer allmählichen Entspannung der Beziehungen zwischen katholischer Kirche und Freimaurerei gibt es weiterhin Kreise, welche die Freimaurerei grundsätzlich ablehnen. Gleichgültig, ob die Freimaurerei um Distanz zu allen Glaubensrichtungen bemüht ist oder gerade weil sie sich zu dieser Neutralität bekennt. Noch immer gibt es im Kodex einen Kanon, der Heretiker und Häresien verurteilt und auf den sich Glaubenshüter gerne berufen, wenn sie meinen, die Freimaurerei auf Distanz halten zu müssen. Nahrung hat diese Haltung durch eine Erklärung des damaligen Präfekts der Glaubenskongregation erhalten, in der es heißt: Freimaurer befinden sich im Stand der schweren Sünde und können nicht die heilige Kommunion empfangen. Inzwischen haben jedoch sowohl namhafte Kirchenrechtler als auch vatikanische Amtsträger klargestellt, dass die Erklärung von Kardinal Ratzinger nur eine persönliche Meinung ist und keine verbindliche Wirkung für die katholische Kirche oder den einzelnen Katholiken hat. Kardinal Ratzinger, inzwischen Papst Benedikt XVI., hat diese Äußerung auch nie mehr wiederholt. In einem weiteren Sinn gehört zu diesem Themenkreis noch ein anderer Aspekt, der mit dem Reizwort Esoterik angesprochen ist. Was wird unter dieser Marke nicht doch alles verkauft? Mystisches, Gnostisches, wenig Christliches und viel Unsinniges. Menschen von heute, überkommener Glaubenspraxis entfremdet, möchten der Realität des Alltags entfliehen und Geborgenheit in irrationalen Lebenswelten finden. Sie suchen Sinn in mystischer Verinnerlichung oder den Schlüssel zu gnostischen Geheimlehren. Es lässt sich wohl kaum vermeiden, dass auch die Freimaurerei in den Blickpunkt dieses Suchens gerät. Es ist ein offenbar verbreitetes, verschwommenes Bild der Freimaurerei, das in manchem Suchenden den Wunsch entstehen lässt, durch den Eintritt in eine Loge Zugang zu Geheimlehren und verborgenen Mächten zu finden. Die Freimaurer versuchen zwar immer wieder solchen Fehlinterpretationen entgegenzutreten, doch ist nichts schwieriger zu entkräften als ein zur Gewohnheit gewordenes Vorurteil. Esoterik und Freimaurerei gehören, wie es scheint, oder viele meinen, irgendwie zusammen. Für manche Menschen, die der Irrationalität zuneigen, mag Esoterik sogar eine Art billiger Religionsersatz auf der Suche nach verborgenen Wahrheiten sein. Freimaurer wollen jedoch auf dem Boden der Realität bleiben. Freimaurerische Esoterik sollte einzig als Weg nach innen, als das Streben nach Selbsterkenntnis, Selbstbeherrschung und Selbstveredelung verstanden werden. Sie sollte als Anleitung zu Selbstfindung, Selbsterziehung und der letztlich daraus resultierenden Selbstverwirklichung dienen. Dazu bedarf es des ehrlichen Wollens, an sich selbst zu arbeiten. Nicht irgendwelche Glaubenssätze oder Geheimlehren machen sie zu Freimaurern, sondern ihre Haltung und die Werte, von denen im vorausgegangenen Kapitel die Rede war. Rechtschaffenheit, Zivilcourage, humanitäre Gesinnung und die Freiheit, das Anderssein zu respektieren. Freimaurerei und Politik. Die Freimaurerei ist eine unmittelbar nur nach innen, auf die den Bund bildenden Freimaurer gerichtete Gemeinschaft. Dementsprechend gibt die Großloge von Österreich keine politischen Devisen aus. Die allgemeinen freimaurerischen Grundsätze der Großloge von Österreich sagen darüber: Die Freimaurerei schließt jede Parteinahme des Bundes in politischen und religiösen Fragen aus. Es sind daher alle Abstimmungen und Beschlüsse, die die individuelle Freiheit der Mitglieder in dieser Richtung beeinträchtigen könnten, untersagt. Ein Versuch der politischen Steuerung der österreichischen Freimaurerei ist völlig ausgeschlossen und würde auch von den Logen und deren Mitgliedern nicht akzeptiert. Die Großloge wie auch die einzelnen Logen halten in gleicher Weise wie zu den Religionen in politischen Fragen Äquidistanz. Das geht so weit, dass viele Freimaurer sogar die Erörterung politischer Fragen innerhalb des Bundes ablehnen. Dabei berufen sie sich auf eine Stelle der alten Pflichten, in der es heißt: Wir sind auch gegen alles Politisieren, weil es noch nie zum Besten der Loge geführt hat, noch es je tun wird. Dieses strikte Politikverbot muss allerdings im geschichtlichen Kontext gesehen werden. Es stammt aus einer historischen Epoche unmittelbar nach einer Zeit, in der es in England geradezu zum guten Ton gehört hatte, jedwede Meinungsdifferenzen, natürlich auch politische, aufs Heftigste auszutragen. Im England des 17. Jahrhunderts hat das zu Verfolgung, Revolution und Bürgerkrieg geführt, und daher ist es durchaus verständlich, dass die nachfolgende Generation, welche die alten Pflichten formuliert hat, alles vermeiden wollte, was zu einer Wiederholung dieser Ereignisse hätte führen können. Wir leben demgegenüber in Österreich in einer Situation, in der wir, bei aller gelegentlichen Verschärfung des Tones in der politischen Auseinandersetzung, solche Entwicklungen nicht fürchten müssen und daher auch nicht gezwungen sind, Beschränkungen der Themen, über die miteinander zu reden und sein Bedürfnis ist, zu verordnen. Was allerdings vermieden werden muss, ist die der Freimaurerei fremde ideologische Positionierung im Diskurs über Fragen der Politik und die damit oft verbundene Parteinahme zu tagespolitischen Anlässen, denn das baut die Barrieren auf, die zu überwinden die Freimaurerei angetreten ist. Aus dem Verbot, politische Themen im Streit zu behandeln, hat sich eine Gesprächskultur entwickelt, die äußerst selten in die Gefahr kommt, den Rahmen sachlicher Erörterungen zu verlassen. Und es hat auch dazu beigetragen, dass Freimaurer verschiedener politischer Überzeugung in brüderlicher Verbundenheit ein und derselben Loge angehören können und dass gar nicht so selten Freimaurer in ihren politischen Äußerungen so zurückhaltend sind, dass ihre politische Zuordnung nicht einmal erkennbar ist. Die Brüder einer Loge verbindet eben nicht eine politische Einstellung, sondern es sind die Werte, die hier erwähnt werden. Aber wie immer es die Freimaurer mit dem politischen Diskurs in ihren Logen halten, der einzelne Freimaurer ist keineswegs zu politischer Abstinenz und Neutralität angehalten. Im Gegenteil. Denn in den allgemeinen freimaurerischen Grundsätzen heißt es auch, der Freimaurer ist zur Beachtung der Gesetze seines Vaterlandes verpflichtet. Er hat zur Erhaltung des inneren Friedens in Wort, Schrift und Tat nach Kräften beizutragen. Das ist nur folgerichtig. Denn Freimaurer sein heißt unter anderem, sich mit lebenswichtigen Themen zu befassen und Lösungen zu suchen, die dem Geist der Freimaurerei entsprechen. Und dazu gehören zweifellos die, die sich auf die Gesellschaft und den Staat beziehen. Es ist aber seine ganz persönliche Entscheidung, ob und wie weit er sich in der Politik engagiert. Jedes Mitglied einer Loge kann sich in Parteien und politischen Vereinen betätigen und auch in einer Partei politische Funktionen bekleiden. Es gibt in der österreichischen Freimaurerei keine politische Linie, der zu folgen einem Freimaurer nahegelegt oder der zu folgen er auch nur eingeladen wäre. Vorgaben macht die Großloge von Österreich für das politische Engagement des österreichischen Freimaurers nur insofern, als sie, wie das in der eben zitierten Passage der allgemeinen freimaurerischen Grundsätze zum Ausdruck kommt, von ihm verlangt, dass er die von seiner staatlichen Gemeinschaft aufgestellten Regeln des Zusammenlebens beachtet. Diese Unterordnung unter das staatliche Gesetz muss aber für den Freimaurer, der auf die allgemeine Erklärung der Menschenrechte der Vereinten Nationen verpflichtet ist, dort ihre Grenze finden, wo die persönliche Integrität und Würde des Einzelnen gefährdet sind. Wenn es darum geht, diese Gefährdungen abzuwenden oder zu minimieren, ist der persönliche Einsatz des pflichtbewussten Freimaurers genauso gefordert, wie auch sein Engagement dort erwartet werden kann, wo der Einzelne die Hilfe der Gemeinschaft braucht, sie aber nicht bekommt. Das gesetzte Ziel besteht in der Verwirklichung einer aktiven Solidargemeinschaft, in der sich jeder Freimaurer nicht nur für seine Brüder, sondern auch für das Staatsganze, ja sogar für die gesamte Menschheit verantwortlich fühlt. Im Übrigen ist das Bemühen um Mitgestaltung der Gesellschaft, das politische Handeln, Sache des einzelnen Freimaurers, der allerdings aus dem Treffen mit seinen Brüdern in der Loge Kraft für sein Engagement in der Welt schöpft. Goethe sagt, politisch Lied ein garstig Lied. Und das wird, wie zu Goethes Zeiten, auch heute noch seine Berechtigung haben. Aber das ändert nichts daran, dass der Freimaurer trotz dieser Erfahrung gefordert ist, sich im Leben zu bewähren, auch durch politisches Denken und Handeln. Freimaurerei und Frauen. Das Prinzip der regulären Freimaurerei, keine Frauen aufzunehmen, ist die Konsequenz aus der Übernahme der Gepflogenheiten der mittelalterlichen Dombauhütten. Den Frauen waren zu dieser Zeit und auch noch später verschiedene Berufe nicht zugänglich, darunter jede Arbeit, die mit dem Bau zu tun hatte. Ein weiblicher Steinmetz war undenkbar und die Zugehörigkeit zu einer Bauhütte unmöglich. Ebenso blieben ihnen die Handwerksgilden verschlossen. Die junge Freimaurerei übernahm mit der Tradition der Bauhütten dieses Prinzip. Aber Männer haben kein Monopol auf den freimaurerischen Gedanken. Seit der Frühzeit der spekulativen Freimaurerei haben sich auch Frauen für die freimaurerischen Ideen und Organisationsformen interessiert. Zuerst entstanden in der Frühzeit der Freimaurerei Adoptionslogen, die unter Aufsicht einer von Männern gebildeten Patenloge nur Frauen aufnahmen. Später sind auch selbstständige Frauenlogen und gemischte Logen, Logen, die sowohl Männer als auch Frauen aufnehmen, entstanden. Heute gibt es weltweit und auch in Österreich Formen, in denen Frauen freimaurerisch aktiv sind. Nur die wichtigsten, die auch international tätig sind, sollen hier angeführt werden. Zu ihnen zählt der Internationale Freimaurerorden für Männer und Frauen, Droit humain, der schon seinem Namen nach Männern und Frauen offen steht und seit 1893 der Gründung der ersten gemischten Loge besteht. Außerdem gehört die Grande Loge Féminine de France dazu, die in Fortführung der schon im 18. Jahrhundert existierenden Adoptionslogen 1945 gegründet wurde, nur Frauen aufnimmt, aber männliche Freimaurer als Besucher zulässt. Diese Großlogen mit Sitz in Paris haben Ableger. Logen oder Großlogen-ähnliche Institutionen in vielen Ländern der Welt, sodass auch sie eigene freimaurerische Systeme darstellen. In diesem Zusammenhang ist auch der Order of the Eastern Star zu erwähnen, der 1870 in den USA als Adoptionsloge gegründet wurde, sich aber rasch international verbreitete. Seine Logen nennen sich Kapitel, Chapters, und sind nur für Frauen, Töchter oder Schwestern von Freimaurern zugänglich. Die Vereinigte Großloge von England, ebenso wie die Großloge von Österreich, achtet die Arbeit der Frauenlogen. Die reguläre Freimaurerei hält aber daran fest, nur Männer in ihren Reihen zu haben und gegenseitige Besuche ritueller Arbeiten zu verbieten. Das kann in einer Zeit, in der die Gleichheit und Gleichberechtigung der Geschlechter jedenfalls in den demokratischen Gesellschaften des Westens unbestrittener Konsens sind, unzeitgemäß scheinen und auf Unverständnis stoßen. Nach Ansicht von Kritikern gegen den Zeitgeist zu verstoßen, also unmodern zu sein, ist für die Freimaurerei aber kein Gesichtspunkt, der für ihre Entscheidungen eine Rolle spielt. Rituell geschlechtsspezifisch zu arbeiten, ist keine Diskriminierung von Frauen und hat auch nichts mit Frauenfeindlichkeit oder Geringschätzung der Frauen zu tun. Es ist vielmehr die weise Konsequenz aus einem tiefen Verstehen menschlichen Verhaltens. Einkehr, Selbsterkenntnis und Öffnung gegenüber Fremden dürfen nicht durch geschlechtsübergreifendes Positionierungsgehabe gestört oder beeinträchtigt werden. Damit steht die Freimaurerei in der Reihe der Vereinigungen von Männern, die es zu allen Zeiten und in allen Gesellschaften gegeben hat. Sie ist auch in der heutigen Zeit nicht die einzige und die sich, weil sie offenbar von einem jenseits der sich ändernden gesellschaftlichen Verhältnisse immer vorhandenen Bedürfnis entsprechen, stets als dauerhaft und erfolgreich im Sinn der im Eingangskapitel dargestellten Zielsetzungen erwiesen haben. Die österreichische Freimaurerei heute. Im Jahr 2007 gibt es in Österreich rund 2800 Freimaurer. Sie gehören 67 Logen an, darunter drei Deputationslogen. Das sind Logen, die aus Mitgliedern anderer Logen zur Erfüllung besonderer Aufgaben bestehen, und einer Forschungsloge, die sich mit der Geschichte der Freimaurerei befasst. Seit 2005 bestehen in allen Bundesländern Logen, in den größeren Städten meist mehrere. Die weitaus meisten Logen haben ihren Sitz in Wien. Die Großloge von Österreich ist die Dachorganisation dieser Logen. Sie ist die oberste Instanz der Freimaurerei in Österreich. Sie sorgt für die Erhaltung der überlieferten freimaurerischen Grundsätze und Einrichtungen, bestimmt die Rituale und überwacht die Logen hinsichtlich der Wahrung der freimaurerischen Belange und der ordnungsgemäßen Führung ihrer Verwaltung. Die Logen und die Großloge sind demokratisch organisiert. Die Logenmitglieder wählen die Logenfunktionäre, an deren Spitze der Meister vom Stuhl steht. Sie wählen auch ihre Abgeordnete, genannten Delegierten zum Parlament der Großloge, der Bundeshauptversammlung, die ihrerseits den Großmeister und das Exekutivorgan der Großloge, den Großbeamtenrat, wählt. Die Großloge ist souverän, das heißt, über ihr gibt es keine weitere Hierarchieebene, weder im eigenen Land noch grenzübergreifend. Es besteht also über der Großloge kein Gremium und auch sonst keine Instanz, in dem freimaurereipolitische oder gar andere inhaltliche Vorgaben für die österreichische Freimaurerei festgelegt werden könnten. Die Großloge und die Logen sind nach den Vorschriften des Vereinsgesetzes als Vereine konstituiert. Ihre Statuten und die verantwortlichen Vereinsorgane sind der Vereinsbehörde gemeldet und dort nach den Vorschriften des Vereinsgesetzes einsehbar. Logen wie Großloge entsprechen somit allen Erfordernissen des Vereinsrechts. Weder die einzelne Loge noch die österreichische Freimaurerei als Ganzes ist also, wie oft behauptet wird, ein Geheimbund. Missverständnisse und Missbrauch. Die populären Irrtümer. Die freimaurerische Weltverschwörung. Verschwörungstheorien sind offensichtlich für viele attraktiv. Nicht Bekanntes, nicht Genehmes und nicht Nachvollziehbares wird als Feindbild erklärbar und kann in das Weltverständnis eingeordnet werden. Fremde und als exklusiv eingestufte Organisationen scheinen für Unwissende als Feindbild prädestiniert zu sein. Die nationalsozialistische Schuldzuweisungsphrase von den Juden, Freimaurern und Jesuiten ist ein Beispiel hierfür. Verschwörungsmythen sind meist mit dem Enthüllungsglauben jener verbunden, die Feindbilder brauchen oder sich gerade als Außenstehende zum Wissenden berufen fühlen. Geheime, besser diskrete Gesellschaften, wie insbesondere die Freimaurerei, sind ein beliebtes Ziel von Verschwörungsmythen. Missgunst, Unwissen, Überschätzung, Fehlinterpretation, Neugier und romantische Verklärung liegen sichtlich gar nicht so weit voneinander entfernt. Literatur, Film und Internet nutzen diese Konjunktur. So tummeln sich in Umberto Ecos erfolgreichem Roman »Das Foucault'sche Pendel« männerbündische Verschwörer. Jan van Helsing, eigentlich Jan Ugo Holley, führt eine literarisch weniger feine Klinge. Seine Verschwörungsbücher waren so verhetzend, dass sie verboten wurden. Lincoln, Bagent und Lee landeten mit ihren historischen Teilfälschungen einen Welterfolg. Dan Brown garnierte noch erfolgreicher in seinen Romanen »The Da Vinci Code« – Sakrileg – und »Illuminati« eine Kriminalstory mit Verschwörungshypothesen. In unserer an sich so realistischen Zeit stoßen kühne Geschichtsmythen offensichtlich auf eine erstaunlich große Aufnahmebereitschaft. Die längst beendeten Aktivitäten der Illuminaten, die übrigens andere waren als populär nun behauptet wird, werden jetzt für Leichtgläubige reanimiert. Templermythen bereichern das Weltbild von Geschichtsamateuren. Begriffe wie Templer, Illuminaten, Rosenkreuzer, Freimaurer und Logen sind nicht gesetzlich geschützt, Daher kann sie jeder verwenden, verfälschen und auch seinen Verein danach benennen. Häufig ist die Einstellung gegen die Freimaurerei mit antisemitischen Grundhaltungen verbunden. Zwei geradezu klassische Feindbilder und Verschwörungserwartungen finden zusammen und ergänzen einander. Die in Reaktion auf die französische Revolution von anti-aufklärerischen und antirevolutionären klerikalen Kreisen formulierte These von der freimaurerischen Verschwörung gegen Thron und Altar wurde schon Ende des 18. Jahrhunderts mit dem Antisemitismus in Verbindung gebracht. Einzelne, das Toleranzprinzip übende, liberale Freimaurerlogen hätten durch Aufnahme von sich emanzipierenden Juden dazu beigetragen, diese in die postfeudale bürgerliche Gesellschaft zu integrieren. Die zunächst antimodernistische klerikale These von der freimaurerischen jüdischen Verschwörung wurde im 19. und 20. Jahrhundert den sich ändernden politischen Rahmenbedingungen angepasst und dann vom antiliberalen, laizistischen Rechtsradikalismus aufgegriffen, der sie zu einem Kampf- und Propagandainstrument machte. Diesem Schema folgte auch am anderen Ende der politischen Skala der Staatskommunismus, besonders unter Stalin. Gegenwärtig werden solche Überlegungen auch wieder verstärkt durch esoterisch verhüllte, rechtsextreme Publikationen aktiviert. Aus einer antiliberalen, anti-aufklärerischen, antidemokratischen, nationalistischen oder fundamental religiösen Haltung wird eine Verschwörungstheorie als Mittel der gesellschaftspolitischen Auseinandersetzung eingesetzt. Die Grundideen der Freimaurer, Ideale der Humanität, Toleranz, kosmopolitische Ausrichtung und Brüderlichkeit werden so uminterpretiert und zur Diffamierung benutzt. Es ist nicht überraschend, dass der unkritische Glaube an Verschwörungen in hohem Maß mit niedrigen Bildungs- und Intelligenzstandards korreliert. Eigenartigerweise sind besonders misstrauische Menschen auch oft besonders leichtgläubig. Die Erwartung, dass sich das Konfliktpotenzial der Vergangenheit auflöst, erfüllte sich nicht. Wer Feindbilder notwendig hat, bedient sich ihrer weiter. Wo Vorurteile sehr tief verwurzelt sind und zur unentbehrlichen Stütze der eigenen Ideologie gehören, dort sind Argumente und Beweise nicht gefragt. Unabhängig davon ist das Phänomen der gegenwärtigen Attraktion von historisierender Erzählliteratur, die sich gerne und erfolgreich des Genres okkulter und esoterischer Verschwörungstheorien bedient. In der Fantasie antimasonischer Publizisten gelten viele bekannte und einflussreiche Personen der österreichischen politischen Szene als Freimaurer. Die Listen sind umfangreich und mangeln nicht an Skurrilität. Auch im Internet finden sich eigenwillige Fehlinformationen, Hassexzesse und wüste Verschwörungstheorien. So unterstellte zum 5. Jahrestag des Todes von Prinzessin Diana eine Frau Christine in Vienna Online: Die Freimaurer waren es, die sollen auch heutzutage nicht unterschätzt werden. Bei anderer Gelegenheit wird der Argwohn geschürt, in der Europäischen Union in den Händen der Freimaurerlogen zu sein. Eine Umfrage der Wiener Sozialwissenschaftlichen Studiengesellschaft erkundete 1989 den vermuteten Einfluss von Institutionen in Österreich. Bei der Frage, welche Organisation einen zu großen Einfluss habe, wurden die Freimaurer im Gegensatz zu Großparteien, Sozialpartnern und Medien mit nur 13% Nennung eingestuft. Der Medieneinfluss wurde von 60% als zu groß beurteilt. 28% fanden den ÖGB als zu mächtig. Weit über dem Durchschnitt lag die Zahl der Freimaurerfeinde und der durch Umfrage ermittelten Antisemiten in Tirol, einem Bundesland, in dem besonders wenige Freimaurer und Juden leben. Es ist zu vermuten, dass sehr wenige Tiroler persönliche Erfahrungen mit Juden und Freimaurern gemacht haben. Dies wiederum lässt den Schluss zu, dass Vorurteile, unabhängig von Erfahrungen und durch Sachinformation, kaum aus der Welt zu schaffen sind. Zum Verschwörungssyndrom gehört mitunter auch, dass in einem Akt von Pseudo-Objektivität differenziert wird. So unterscheidet man zwischen guten und schlechten Freimaurern. Freimaurer des 18. Jahrhunderts waren gut, die heutigen gelten als böse. Einzelne Freimaurer sind brav, womöglich aber falsch informiert. Insgesamt sind sie aber schlecht. Freimaurerei im Allgemeinen ist anerkennenswert, die Hochgrad-Freimaurerei aber ist verwerflich. Vom freimaurerischen Standpunkt könnte man alle Spekulationen über die Freimaurerverschwörung abtun mit dem Satz: Wenn die Freimaurerei durchaus eine Verschwörung sein soll, dann eine Verschwörung zum Guten. Schwindler, Gaukler und Skandale. Seit die organisierte Freimaurerei besteht, hat sie nicht nur Zuspruch, sondern auch Ablehnung gefunden. Angriffe kamen meist von klerikaler und nationaler Seite und zeitigten oft die merkwürdigsten Blüten. Freilich muss zugegeben werden, dass es auch auf freimaurerischer Seite an Kuriositäten nicht mangelte. Im 18. und 19. Jahrhundert trieben in Mitteleuropa Schwindler, Gaukler, Schwarzkünstler und Betrüger ihr Unwesen, die sich in die Logen eingeschlichen hatten. Geldgier und Prunksucht standen dahinter. Gutgläubige wurden betrogen, freimaurerische Titel gegen Geld verliehen. Die Aussicht, auf alchemistische Weise Gold herstellen zu können, verblendete manche. All diese Scharlatane schädigten den Ruf der Freimaurerei und mancher rechtschaffene Bruder wandte sich von der Loge ab. Aber die Kraft der Freimaurerei widerstand diesen Anfechtungen und fand nach einem Prozess der Selbstreinigung zur alten Stärke zurück. Joseph II., der Freimaurerei zunächst wohlwollend gesinnt, verfügte eine Beschränkung der Logenanzahl unter anderem mit dem Hinweis, es seien ihm zu viele Gaukeleien bekannt geworden. Nehmen wir nun drei bekannte Namen unter die Lupe, die als Schwindler und Verführer in die Geschichte eingegangen sind, die entweder tatsächlich Freimaurer waren oder sich zu solchen selbst ernannt hatten. In diesen und ähnlichen Fällen verwischen sich die Grenzen von Tatsachen und Fantasien. Einer der größten Schwindler und Hochstapler des 18. Jahrhunderts war Alexander Graf von Cagliostro, geboren 1743 in Palermo. Sein richtiger Name lautete schlicht und einfach Joseph Balsamo. Nirgends ist ein Dokument gefunden worden, das Cagliostros Aufnahme in eine Freimaurerloge bestätigt. Mit seinem imponierenden Auftreten täuschte er Adelige, Geistliche und reiche Kaufleute. Überall in Europa wurde er als Freimaurer akzeptiert. In deutschen und englischen Logen ging er nach Belieben ein und aus. Er trat als Magier, Heilkünstler und Prophet auf. 1775 gründete er seine eigene Freimaurerei, die nach ägyptischem Ritus arbeitete. 20 Jahre später endete er, nachdem er Gutgläubigen viel Geld aus der Tasche gezogen hatte, in einem päpstlichen Gefängnis. Giacomo Casanova, geboren 1725 in Venedig, wurde in eine reguläre Loge in Lyon aufgenommen. Er verließ sich selbst den Adelstitel Chevalier de Saint-Gald. Seine Liebesabenteuer hatten zwar einen gewissen Unterhaltungswert, waren aber eines Freimaurers unwürdig. In Venedig wurde er wegen freimaurerischer Umtriebe und wegen Gotteslästerung verhaftet. Nach 15 Monaten gelang ihm die Flucht. Nach seiner Aufnahme in Lyon lassen sich keinerlei freimaurerische Aktivitäten finden. Einen Riesenschwindel inszenierte 1885 der Franzose Gabriel Jogon Paget, der sich Leo Taxil nannte. Er behauptete, er habe an schwarzen Messen, an Satanskult, Zaubereien und Orgien in Freimaurerlogen teilgenommen. Er war glaubwürdig, weil er tatsächlich Mitglied einer regulären Loge gewesen war. Er verschwieg allerdings, dass er aus dieser Loge wegen ehrenrühriger Vergehen schon nach kurzer Zeit ausgeschlossen worden war. Er beschloss, sich an den Freimaurern zu rächen, die katholische Kirche zu blamieren und zugleich ein gutes Geschäft zu machen. Als geschickter Publizist erfand er haarsträubende Geschichten, die er in Fortsetzungsserien veröffentlichte. Der Teufel und eine ebenso erfundene Teufelsbraut, eine Miss Vaughan, spielten die Hauptrollen in seinen Gruselmärchen. Beide wurden, so sagte er, von den Freimaurern angebetet und verehrt. Seine Enthüllungen fanden ein ungeheures Echo, insbesondere in katholischen Kreisen. Papst Leo XIII. Gewährte Taxil eine Privataudienz und trug ihm eine Botschaft an Miss Vaughan auf. Das Unfassbare geschah. Höchste kirchliche Kreise und andere Freimaurerfeinde hatten angebissen und stellten triumphierend fest, dass sie nun endlich unwiderlegbare Beweise für das verderbliche Treiben der Freimaurer hätten. Wie groß muss die Verblendung der Freimaurergegner gewesen sein, dass Taxil diesen Schwindel, den heutzutage kein Mensch glauben würde, volle 12 Jahre aufrechterhalten konnte. Als Taxil nichts mehr einfiel, was er noch hätte auftischen können, gab er 1897 in einem pompösen Auftritt bekannt, dass alle seine Gespenstergeschichten reine Erfindungen seien. Dieser Geschichte kommt insofern Symbolwert zu, als die unzähligen Schauermärchen über die Freimaurerei auf gleiche Weise enden würden, wenn man sich die Mühe machte, ihren Ursprung bloßzulegen. Aus prinzipiellen Gründen unterzieht sich die Freimaurerei in der überwiegenden Anzahl der Fälle dieser Mühe nicht. Was ist ein Skandal? Es kommt darauf an, von welcher Seite man ein Geschehen betrachtet. In den Augen der Freimaurer war es ein Skandal, als 1743 die erste Wiener Loge, die ein halbes Jahr zuvor gegründete Aux Trois Canons, auf Geheiß von Maria Theresia ausgehoben wurde. In den Augen der Herrscherin war es ein Skandal, dass sich Elemente zusammenrotteten, von deren Absichten und Tätigkeiten sie nichts wusste. Etwa 30 Brüder hatten sich versammelt, unter ihnen adelige, hohe Militärs und geistliche Würdenträger, als die Loge von einer bayreuthischen Grenadierkompanie umstellt, die Tür aufgebrochen und die Anwesenden verhaftet wurden. Einige Hochgestellte wurden unmittelbar darauf freigelassen, andere etliche Tage bis zum nahen Geburtstag des Kaisersohnes Josef festgehalten. Eine Geburtstagsamnestie brachte ihnen die Freiheit. Jahre später folgte eine Entschuldigung Maria Theresias. Sie schrieb: »Ich bin überzeugt, dass die Freimaurergesellschaft eine unschuldige, freundschaftliche Gesellschaft ist. Mein Seliger, der Kaiser, war selbst Masson und mir ist leid, dass ich sie verfolgt habe. Ich werde mich befleißigen, das Vorige wieder gut zu machen.« Das tat sie denn auch, indem sie ein freimaurerisches Waisenhaus in Prag mit namhaften Zuwendungen unterstützte. Ein Skandal ist, in freimaurerischen Augen, dass in der Zwischenkriegszeit unter den Bundeskanzlern Engelbert Dollfuß und Kurt Schuschnigg Polizeikommissare zu den Logenarbeiten als Kontrolleure entsandt wurden. Ein Skandal ist, dass Schuschnigg für seine geplante und dann geplatzte Volksabstimmung kurz vor dem Einmarsch Adolf Hitlers, von den Freimaurern Geld erbat, um diese Volksabstimmung finanzieren zu können. Und soll man es einen Skandal nennen, dass er dieses Geld entsprechend einer freimaurerischen Fehleinschätzung tatsächlich bekam? Ein Skandal ist, dass einige Freimaurer, wenn auch nur wenige, zu den Nationalsozialisten überliefen. Aber keine Organisation hat nach dem Krieg so streng geurteilt wie die Freimaurerei. Wer sich auch nur an die Nazis angelehnt hatte, dem wurde die Rückkehr in die Loge verwehrt. Ein Skandal ist in den Augen mancher Kreise, dass Österreichs Bundeshymne eine Melodie ist, die dem Freimaurer Mozart zugeschrieben wird. Hätte man lieber bei der alten Heidenhymne bleiben sollen? Zu dumm. Josef Haydn war auch Freimaurer. Das Genie dieser beiden Komponisten lässt alle Kritik an deren Freimaurertum verstummen. Und weil schon von Musik die Rede ist, in einem Essay zum Allerheiligentag 2006 drückte Wiens Kardinal Christoph Schönborn seine Bewunderung für Louis Armstrongs »Oh, when the Saints« und seine Freude darüber aus, dass dieser Ohrwurm häufig in Kirchen gespielt wird. Es wäre vermutlich ein Skandelchen, wenn er das in dem Wissen getan hätte, dass Louis Armstrong ebenso Freimaurer war wie Duke Ellington, der Teile eines freimaurerischen Aufnahmerituals zum Thema einer Jazzkomposition gemacht hat. Ein Skandal, eine Katastrophe ist es, wenn ein Freimaurer ein Verbrechen begeht. Das gibt es in Österreich und in jüngster Zeit. Ein Mord geschah aus Geschäftsneid, ein anderer aus Eifersucht. Ein anderer, ausgerechnet der Sekretär der österreichischen Großloge, zog Schuld durch finanzielle Untreue auf sich. Die österreichischen Freimaurer machen sich Gedanken, ob die Kriterien streng genug sind, die der Aufnahme eines Kandidaten vorausgehen. Freimaurern gelingt es ebenso wenig wie studierten Psychologen und Psychiatern, alle Winkel der Seele eines Menschen zu ergründen. Wenden wir den Blick nach Italien. Dort ist vor Jahren die Loge P2 gegründet worden. Die einen sagen, die Gründung sei regulär gewesen, die anderen verneinen das. Die Loge P2, auch Propaganda Due genannt, wuchs sich zu einem Netzwerk von Geschäftemachern aus. Einem Kraken gleich streckte sie ihre Arme nach allem aus, was Gewinn verhieß, gleichgültig ob legal oder illegal. Die Saugnäpfe der Fangarme drangen bis in den Vatikan vor. Licio Gelli, der Kopf der P2, nannte sich Großmeister. Zuletzt hatte die Loge mehr als 2000 Mitglieder, unter ihnen Politiker, hohe Beamte, Generäle, Geschäftsleute. Ein Kritiker sprach es unverblümt aus. Wer in Italien etwas werden möchte, schließt sich am besten der P2 an. Der Spuk endete, als nach vielen Jahren die Polizei belastendes Material in Gellis herrschaftlicher Villa in Arezzo fand. Gelli entzog sich der Verhaftung durch Flucht nach Südamerika. Geschäftsmaurerei. Eine weit verbreitete Vorstellung ist, dass die Freimaurer ihre Verbindung untereinander vor allem für persönliche Vorteile, etwa im geschäftlichen Verkehr oder zum beruflichen Fortkommen nutzen und dass das Hauptmotiv wäre, Freimaurer zu werden. Von Netzwerken oder Seilschaften ist da die Rede, die der eigentliche Zweck der Freimaurerei sein sollen. Nun sind Vereinigungen, Zusammenschlüsse oder Wertegemeinschaften diesem Verdacht immer ausgesetzt und es wäre unehrlich oder blauäugig zu leugnen, dass gelegentlich einzelne Mitglieder versuchen, ihre Zugehörigkeit durch Nutzung des hohen Sozialkapitals der Gemeinschaftsverbundenheit für geschäftliche Zwecke oder Karriereziele zu missbrauchen. Auch der Bund der Freimaurer ist weder gegen das eine noch das andere gefeit. Nun ist nichts natürlicher, als dass Menschen, die miteinander freundschaftlich verbunden sind, einander helfen. Die Freimaurerei verpflichtet den Freimaurer sogar ausdrücklich zur Hilfeleistung und Unterstützung seiner Brüder. Bei der Aufnahme gelobt der Suchende, seinen Brüdern mit Rat und Tat nach Kräften zu helfen, allerdings mit dem Zusatz, soweit dies mit meiner Ehre vereinbar ist. Die Ehre, oder man könnte auch sagen, der Anstand ist es, der die Grenze zieht. Und diese Grenze wird überschritten, wo eine sachlich nicht gerechtfertigte Bevorzugung, wo Unzulässiges, womöglich Rechtswidriges verlangt oder gewährt wird. Das wäre ein klarer Missbrauch der durch die brüderliche Verbundenheit gegebenen Gelegenheit, das, was in der Sprache der Freimaurer Geschäftsmaurerei heißt. Keine Frage. Die Abgrenzung ist im Konkreten ein diffiziles Problem und nicht immer sauber und für Dritte einsichtig zu lösen. Man bewegt sich auf dünnem Eis beim Abwägen nachgefragter oder angeborener Hilfestellung. Aber abzulehnen ist das feige Distanzieren von Hilfeleistung unter dem Vorwand, mit dieser Hilfeleistung Geschäftsmaurerei zu betreiben. Für den Freimaurer, der das masonische Persönlichkeitsentwicklungsprogramm ernst nimmt, bildet es eines der Aktionsfelder, auf dem er lernen kann, miteinander widersprechenden, gleichermaßen zu beachtenden Gesichtspunkten im Sinn der freimaurerischen Ethik abwägend umzugehen. Die Grenzziehung zu den berechtigten und natürlichen Freundschaftsdiensten ist heikel. Doch gerade daran lässt sich die Praxis der egalitären Ethik üben. Dem Freund zu helfen, aber ihn nicht zu begünstigen. Wir wollten mit diesen Beiträgen nicht nur über die Freimaurerei allgemein berichten, sondern es war mir als Großmeister der österreichischen Freimaurerei besonders wichtig, darzustellen, dass es verschiedene und vielfältige Zugänge zum freimaurerischen Gedankengut und zur freimaurerischen Arbeit gibt. Der österreichische Weg ist innerhalb der Weltenkette ein besonderer und, wie ich glaube, ein sehr guter. Während die Freimaurerei in Nordamerika und teilweise auch in Europa mit der Frage konfrontiert ist, wie die große Tradition der vergangenen Jahrhunderte auch heute noch wirksam gemacht werden kann, um Mitgliederschwund und Überalterung einzubremsen, befinden wir uns hier in Österreich in einer ganz anderen Situation. Unsere Mitgliederzahl steigt ständig und wir sind auch für junge Kandidaten attraktiv. Das bedeutet aber keineswegs, dass wir uns zurücklehnen könnten, um so zu tun, als würde uns die Insel der Seligen genügen. Eine Weltenkette im beschriebenen Sinn zu sein, ist Wesenselement des Bundes. Und nicht nur, dass wir immer bemüht sind, auf der Höhe der Zeit zu sein, müssen wir ihr eher vorauseilen, weil wir sonst Gefahr laufen, diese besondere Spannung zu verlieren, die unserer Arbeit Momentum verleiht. Visionen und Utopien sind unser Hauptgeschäft und der feste Glaube, sie zumindest teilweise umsetzen zu können. Gelingen kann das freilich nur dann, wenn wir mit härtester Konsequenz die im Inneren der Bruderschaft verankerten Mechanismen und Traditionen pflegen und diese nicht durch Anpassungs- und Öffnungsfantasien gefährden und verflachen. Unsere Verbindung zur Außenwelt sind wir Brüder selber, und zur Verstärkung der Wirksamkeit unserer Erkenntnisse sind es auch die Kandidaten, die wir Suchende nennen, die nach Möglichkeit schon an den Stellen sitzen, von wo aus diese katalytische Kraft einsetzen kann. Diese in unserem Sinn Richtigen auszuwählen und sie in unserem Geiste zu schulen, ist und bleibt die wichtigste Aufgabe. Somit bleiben wir zwangsläufig auf der Höhe der Zeit und haben uns daher auch nicht um Programme oder Rezepte zu bemühen. Die dafür notwendige Aufmerksamkeit erreichen wir aber nicht durch Propaganda oder gar Anbiederung, sondern viel eher durch Zurückhaltung, Demut und Zurückgezogenheit. Um das zu bewerkstelligen, brauchen wir die Besten, nämlich in unserem Sinne die richtigen Mitstreiter, nicht die meisten. Das ist ein Hauptpunkt des Programms des österreichischen Großmeisters.